Herzlich willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus Ben. Moin Hadi. Und heute schon den Wasserfall runtergefallen. Sicher. Denn in zwei der drei Spielen, die wir heute besprechen, beginnt die Geschichte tatsächlich mit dem Sturz des Helden von einem Wasserfall. Bei Suikoden 2 übrigens auch, wenn ich so drüber nachdenke. Egal, darum geht's heute natürlich nicht. Heute geht's um die Seiken Densetsu-Reihe. Klingt ähnlich, beides japanisch, ne? Beides richtig. Mit S beginnt, aber hat nichts miteinander zu tun. Ganz genau. Seiken Densetsu bedeutet so viel wie die Legende des Heiligen Schwerts und ist eine Rollenspiel-, eine JRPG-Reihe aus dem Hause Square. Und zumindest die ersten drei Teile wollen wir heute mal behandeln, die bei zahlreichen Retro-Spielern bei uns eben auch sehr hoch im Kurs stehen. Definitiv, weil war halt damals das Nonplusultra, so im Action-Rollenspielbereich neben Zelda, ne? Mhm. Sehr coole Games dabei. Serienvater, Chocobo und Moogle-Erfinder ist Koichi Ichi, der auch für seine Arbeit an den Final Fantasy und Saga-Reihen bekannt ist. Mhm. Ein Chocobo, selbstverständlich, sind die bekannten Reitvögel-Strauß-Dinger aus den Final Fantasy-Spielen. Und Moogle haben nichts mit Harry Potter zu tun, sondern sind die lustigen kleinen weißen Bärchen mit den Flügeln und häufig roten Nasen. Ja, ich sag immer Moggle, aber das habe ich bis zu diesem Podcast auch gemacht, bis ich gesehen habe, es hat nicht Doppel-G, sondern Doppel-O. Ah, ich bin da wahrscheinlich aber auch durch den einen Mog inspiriert, der heißt auch nur Mog, ne? Bei Final Fantasy VI, da gibt's ja den Charakter und der wird, glaube ich, nur mit einem O geschrieben. Der heißt Mog, ja, genau. Siehst du, und deshalb Moggle. Ja, das könnte bei mir auch der Grund gewesen sein. Ja, wahrscheinlich. Ja, oder wie sie in der deutschen Reihe heißen, Zappler, ne? Na, heißen sie ja nicht Moggles beide. Zeigen denn Densetsu 2. Ja, aber sind das wirklich die gleichen? Vierjahreszeitenwald? Mhm. Okay, gut. Das sind die Moggs und da heißen sie Zappler. Ich weiß nicht, ob das wieder auf die deutsche Übersetzung zurückgeht, aber ja. Hundertprozentig. Zu der haben wir ja später auch noch was zu sagen. Ja, einiges. Jetzt fangen wir aber einfach mal zum Anfang an. Und das erste Seiken Densetsu wurde 1987 erstmals angekündigt für das damalige Famicom-Disk-System, das als Add-on für das Famicom am 21.02.1986 erschienen war. Und es hätte sagenhafte 5 Disketten umfassen sollen, wäre somit einer der größten Titel des Systems geworden. Es wurde dann allerdings im recht frühen Planungsstadium gecancelt, obwohl schon Vorbestellungen angenommen wurden, die dann erstattet wurden. Das Famicom Disk System war aber auf dem absteigenden Ast und die Finanzkraft von Square eher schwach. Man krebste damals nah am Bankrott herum. Daher gab es stattdessen das erste Final Fantasy, das damals auch eine Art Do-or-Die-Aktion war. Daher auch der Titel Final Fantasy, weil man nicht wusste, ob es vielleicht sogar das finale Spiel von Square hätte werden sollen. Stimmt, die großartige Geschichte hinter dem Namen, ne, von Final Fantasy. Ja, im Nachhinein ist es aber sicherlich auch keine schlechte Alternative, dass dadurch die Final Fantasy-Reihe gekickstartet wurde. Nein, mit Sicherheit nicht. Wäre auch schwer, sich da zu entscheiden. Und Koichi Ichi steuerte für Final Fantasy I Kampfgrafiken bei und arbeitete als Planer am Spiel mit, bei Final Fantasy II dann als Spieldesigner und am dritten Teil als Objektdesigner und später im Final Fantasy XI auch als Director. Mhm. Nach dem Release von Final Fantasy III für das Famicom wurde Koichi Ichi dann von Square angeboten, ein Spin-off-Spiel zu entwickeln. Ja. Das hat er dann eben auch gemacht. Ein wiederkehrendes Element der ganzen Mana-Reihe ist ja die Natur, die sich in den Elementen widerspiegelt, die wir in dem Spiel vorfinden. Für Ichi war es damals wichtig, eine eigene Welt zu entwerfen. Es sieht die Reihe mehr als eine Welt, die man durch Spiele erforschen kann. Und dafür zog er neben Fantasy-Werken wie Alice im Wunderland und dem Herrn der Ringe auch die eigenen Kindheitserinnerungen heran. Mhm. Wie übrigens der Herr Miyamoto auch. Ich würde aber auch sagen, da ist viel Einfluss drin von den Ghibli-Filmen, oder? Also gerade dieses ganze Natursetting, immer gewisse grafische Einflüsse. Bestimmt, wobei ich dann nicht weiß, was da wirklich einflussgebend war, weil es da ja in der japanischen Kultur generell starke Verbindungen gibt zu Natur, Naturgeistern. Das hängt mit Religion und dem Shintoismus, ne? Genau, mit den ganzen Dingen zusammen. Also ja, das sind Elemente, die in beiden vorkommen, das sehe ich schon genauso. Ob da jetzt wirklich der Einfluss von den Ghibli-Filmen mit drin ist, kann sein. Kann sein. Wiederkehrende Elemente der Seikenden Setsu-Reihe sind auf jeden Fall der Mana-Baum, das habe ich ja gerade schon kurz angesprochen, genau. Und eben das namensgebende Mana-Schwert. Ja, quasi auch so ein bisschen die Artus-Legende natürlich. Ja, genau, richtig. Der erste Teil erschien dann am 28. Juni 1991 und hieß Seiken Densetsu Final Fantasy Gaiden. Bei uns in Europa erschien der Titel 1993 als Mystic Quest. Ist aber auch ganz schön arg, ne? Zwei Jahre später erst. Zwei Jahre später, aber es ist erschienen und ja. Es ist auch auf Deutsch erschienen. Das muss man ja auch gesondert hervorheben. Ja, ich habe es auch gespielt damals. Genau, also, ich auch. Auch zu dem Zeitpunkt, also muss es doch relativ neu gewesen sein. Dann hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass 93 erst auf den Markt kam, weil das war so die Zeit, als ich das auch gezockt habe. Aber du hast die deutsche Version gespielt. Ich habe die deutsche Version gespielt. Genau, weil es gab auch eine englische. Für den amerikanischen Markt erschien das Spiel im November 1991, also relativ kurze Zeit, noch im selben Jahr wie der japanische Vorreiter. Und im amerikanischen wurde auch der Final Fantasy-Name verwendet. Es hieß dort Final Fantasy Adventure. Damit man sich an der populären Marke orientieren kann und mehr Exemplare absetzt. Ich meine, natürlich gibt es einige Elemente, die sich überschneiden, aber es sind doch eigenständige Spiele. Und das ist auch recht witzig, finde ich, weil von den ganzen Final Fantasy Spielen, die für den Game Boy erschienen sind, sei es jetzt Final Fantasy Adventure oder die drei Final Fantasy Legend Spiele. Genau, die ja eigentlich zur Saga-Reihe gehören. Genau, hat ja eigentlich keiner jetzt wirklich direkt mit Final Fantasy zu tun. Ich meine, Parallelitäten schon kommen aus dem gleichen Haus. Ja. Und wie gesagt, einige Elemente sind da schon drin, aber sind de facto ja keine klassischen Final Fantasy Spiele. Wobei natürlich die Puristen jetzt gerne mit dem Holzhammer kommen und mir auf den Kopf hauen, weil ja im Titel drin steht Final Fantasy Gaiden und deswegen ist das für viele Leute einfach ein Final Fantasy Spiel. Für mich nicht. Ja, wobei bei dem Seiken Densetsu 1, da ist ja immer noch der Chocobo dabei. Das heißt, das scheint ja irgendwo tatsächlich in derselben Welt zu spielen. Das ist ja sogar das Chocobo-Thema, das Chocobo-Theme musikalisch damit verwurstet in dem Spiel. Genau, aber der Chocobo heißt nicht Chocobo, sondern Dodo. Nee, aber da das dieselbe Musik ist, klarer Bezug. Ja. Ja, aber die anderen Spiele, die Saga-Reihe, die hätte nun wirklich überhaupt nichts mit dem Final Fantasy zu tun. Das ist ein ganz anderes Universum, außer dass es rundenbasierende Rollenspiele sind. Ja. Haben die so gar nichts gemeinsam. Aber das war einfach die Zeit, wo das ganze Genre noch so in den Kinderschuhen war und ja. Man eine wirklich berühmte Reihe im Westen hatte. Gut, damals noch die Dragon Warrior-Reihe, die auf dem NES 4 Teile genau. In den USA rausgebracht hat. Aber da hat man sich einfach dran festgeklammert, damit die Leute gewusst haben, okay, das ist eine bekannte Marke, eine große Marke, das kann ich kaufen. Hast du eigentlich von den Final Fantasy Legend Teilen mal welche gespielt auf dem Game Boy damals? Auf dem Game Boy? Ja. Damals habe ich die nicht gespielt. Ich hatte damals ein Game Boy Spielebuch. Da wurden, ich glaube, ein oder zwei Teile drin behandelt. Das hat mich schon auch interessiert. Ich habe dann später mal, ich glaube, in Europa ist der erste Teil nur erschienen, oder? Sind zwei erschienen? In Europa, also jetzt in Deutschland, gar nichts erschienen? Also nicht auf Deutsch, ja, aber in PAL-Versionen. Also ich habe mal einen Teil gespielt. Mir hat damals das Kampfsystem nicht so zugesagt, weil du ja da deine Angriffe immer limitiert hattest. Das heißt, du konntest meinetwegen 50 Mal mit dem Schwert angreifen und dann hast du Teil 1 oder Teil 2 gespielt? Ja, genau. Bei Teil 3 haben sie quasi alles über den Haufen geworfen, haben sich wieder komplett an Final Fantasy orientiert. Das heißt, du hast ganz normale Waffen, die du unendlich oft benutzen kannst und hast auch ganz normale Levelanstiege mit Erfahrungspunkten, wo die Werte steigen. In 1 und 2 hast du ja ganz ungewöhnliche Systeme. Wenn du den Gegner schlägst, dann kriegst du dadurch spezielle Statuswerteverbesserungen, also gar nicht Erfahrungspunkte. Es gibt keine Erfahrungspunkte. Und das hat dann zu absurden Situationen geführt, dass teilweise bist du stärker geworden, wenn du deine eigenen Verbündeten ständig geschlagen hast. Ja, stimmt. Ja. Stimmt, da kann ich mich dran erinnern. Okay, aber zurück zu Final Fantasy Gaiden. Ich wollte nämlich noch darauf hinweisen, dass Gaiden bedeutet so viel wie Side Story, also wie Nebengeschichte. Das habe ich, glaube ich, in der Ninja-Folge schon mal gesagt. bei den Ninja Gaiden-Spielen. Im frühen Stadium hieß das Spiel übrigens mal Gamma Knights, nach der Gruppierung, die im Spiel eine zentrale Rolle spielt. Stimmt, die Gamma-Ritter. Das Spiel erschien in den USA kurz vor Final Fantasy II für das Super Nintendo, also das japanische Final Fantasy IV. Zu den ganzen Namenswirrungen müssten wir eigentlich auch mal eine eigene... Ich sag's nicht, jeder weiß es. Es erschien allerdings bei uns auch ein Remake für den Game Boy Advance. Das hieß Sword of Mana im Jahr 2003 beziehungsweise 2004 dann in Europa. Das optisch sehr stark an den Super Nintendo-Nachfolgern, besonders am dritten Teil Second Densetsu 3, orientiert ist und wahlweise einen männlichen oder einen weiblichen Charakter bietet. Es gibt mehr Content, es gibt mehr Cutscenes. Ich habe das damals auch mal gespielt, bin damit aber nicht so warm geworden. Irgendwie. Ich habe es tatsächlich auch gespielt, bin derselben Meinung. Es war irgendwie, die Änderungen haben mir nicht gefallen. Die Musik klang sehr elektronisch teilweise. Also es kam nicht so dieses Symphonie-Orchester-mäßige rüber. Also die Remixe waren mir teilweise zu abgedreht. Da mochte ich das Original lieber von Game Boy. Was mir auch nicht so gut gefallen hat, war, es gab wieder diesen Tag- und Nachtwechsel, wie es, kommen wir jetzt natürlich später erst eigentlich bei Second Densetsu 3 drauf, aber das haben sie da eingebaut. Nur bei Second Densetsu 3 war es halt in Echtzeit und da war es so, jedes Mal, wenn du einen Bildschirmwechsel gemacht hast, hat er dann die nächste Phase irgendwie eingeleitet, weil es technisch wohl nicht möglich war. Das heißt, ein bisschen. Ja, da gab es aber dann auch viele Phasen, gell? Ich glaube, 8 Phasen oder so hatte dann der Tag. Also es war nicht Morgen, Mittag, Abend und dann gleich Nacht. Auf dem Super Nintendo meinst du jetzt, oder? Nee, ich meine jetzt auf dem Game Boy. Ja, aber es hat mir halt überhaupt nicht gefallen, dass sie es dann immer mit dem, wenn du den Bildschirm gewechselt hast, dass sie es da verändert haben. Ja, na klar. Du hast halt stark gemerkt, dass da irgendwelche technischen Limitierungen waren und sie es im Prinzip besser machen wollten, aber haben es halt nicht hinbekommen. Und es wurden ja sogar 1:1 die Sprites teilweise übernommen aus Teil 3. Also es war schon irgendwie ein bisschen halbherzig, das Ganze. Ja. Aber nicht so halbherzig wie das Remake von Secret of Mana, wo wir auch nochmal zu sprechen drauf kommen. Das kommen wir später nochmal zu. Jetzt sind wir noch bei Mystic Quest. Und das ist eine gute Frage, warum hieß denn das in Europa überhaupt Mystic Quest? In Japan und in den USA hast du diese Verbindung gehabt zum Final Fantasy, zu den Final Fantasy Spielen. Und für uns, für Europa, haben sie das komplett gecancelt. Natürlich gab es aber für das Super Nintendo Final Fantasy Mystic Quest hieß es, glaube ich. Oder Mystic Quest Final Fantasy, dieses also, Einsteiger-Rollenspiel in der Big Box. In Englisch, ne? Also hier hieß es ja gar nichts mit Final Fantasy. In Deutschland hieß es ja einfach nur Final Fantasy, Mystic Quest Legend hieß es. Mystic Quest Legends, genau. Das ja den gleichen Schriftzug für Mystic Quest verwendet wie das Gameboy-Spiel. Ja, das fordert man wahrscheinlich auch so einen Marketing-Schachzug für Deutschland, ne? Dass man sagt, jetzt haben wir Mystic Quest auf dem Super Nintendo rausgebracht. Jetzt bringen wir auch Mystic Quest für den Gameboy raus, dass man da irgendwie eine Verbindung herstellt wahrscheinlich. Genau, oder? Aber selbst da hat man ja schon gemerkt, wenn man beide Spiele damals gespielt hat, dass die ja nichts miteinander zu tun haben. Ja, ungefähr, aber als Kind, so die Grafik, das von oben Setting, wenn du durch die Dörfer gelaufen bist, also das war ja schon ein bisschen ähnlich, ne? Also man kannte ja noch nicht viele JRPGs oder so. Es ist ja tatsächlich ein neuer Markt damals gewesen. Und so gesehen waren es ja schon ähnliche Spiele, wenn du sie mit anderen Spielen, die man aus der Zeit vielleicht vom PC kannte oder so, verglichen hat. Genau. Mystic Quest Legend, damals, wie gesagt, eines der ersten JRPGs, das im Westen veröffentlicht wurde, war auch als Einsteiger-Rollenspiel geplant, kam im Oktober 93 in Europa auf den Markt, in der Big Box, mit einem Guide. Damals war man ja generell eigentlich zurückhaltend, was die Releases von JRPGs betraf. Hier hat sich jetzt gewandelt und ja, wahrscheinlich dachte man einfach, im Westen ist man eher doof und deswegen braucht man extra viel Spielhilfe, Spieleberater. Da hat man sie gehabt. Das ist echt schade, dass damals so wenig rauskam. Und vieles hat man dann ja wirklich auch nur auf Englisch gespielt. Was ich aber trotzdem gemacht habe. Ich habe kein Wort verstanden. Ich habe es aber trotzdem gezockt. Okay. Ja. Im Secondhand-Laden konnte man sich ja die meisten Spiele dann irgendwie trotzdem besorgen, die dann zumindest in Amerika kamen, ne? Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Story von Mystic Quest. Man spielt einen selbst zu benennenden Gladiator. Am Anfang ist kein Standardname vorgegeben, wie es bei vielen anderen Rollenspielen ja immer ist, dass ein Name vorgedruckt ist und man löscht ihn raus und gibt dann eben seinen Namen, seinen Wunschnamen ein. Ist hier nicht der Fall. Und der muss zur Erheiterung des gemeinen Dark Lords gegen Monster kämpfen. Dark Lord ist Das ist der Supername, echt großartig. Da. Aber was damals mich echt beeindruckt hat, das Spiel beginnt ja direkt mit einem fetten Bosskampf. Ja, sehr geil eigentlich, das Intro. Gleich mit dieser dramatischen Musik. Nee, darf ich ja nicht, oder? Darf ich noch mal so eine Musik anhören? Ich spiele es jetzt einfach mal ein, wenn du mir Ruhe gibst. Ja, es ist fetzig auf jeden Fall. Du wirst gleich mit so einem Thema, stehst sofort unter Adrenalin, denkst du, oh Gott, ist der groß? Er ist dann halb so wild natürlich. Mhm. Man kämpft ja nach 2 Minuten gleich nochmal gegen den gleichen Bossgegner. Und es gibt da ja eine Stelle in dem Spiel, da kannst du dich einfach hinstellen, kannst stehen bleiben und kannst mit dem Schwert hauen. Dann tut er dir nichts, weil der seine V-Form hat, mit der er dich angreift. Und dann kann man das ganz gut meistern. Mhm. Also auf jeden Fall, der Held kämpft tagtäglich gegen die fiesen Monster, damit der Dark Lord erfreut ist. Und eines Tages stirbt sein Gladiator-Freund Willi. Das hatte ich doch auch schon mal in der Double Dragon-Folge. Lustige Bossgegner-Namen und Willi. Naja, egal. Und da kommt also doch dann die Übersetzung. Wie findest du die eigentlich? Willi entschläft, steht da. Willi entschläft, ja. Das hat sich irgendwie so eingebrannt in meinen Kopf. Ja, stimmt. Das war damals bestimmt aber auch ein Mittel, um das Sterben zu umgehen, um nicht dieses heftige Wort benutzen zu müssen, sondern ein schöneres, obwohl die Bedeutung selbstverständlich 1:1 genau die gleiche ist. Ja. Aber das ist ja auch ein Element, das sich durch die Reihe durchzieht, zumindest in Teil 1 und Teil 3. Mhm. Da ist doch auch eine ordentliche Dramatik immer mit dabei, gerade zu Beginn des Spiels. Ich meine, bei Secret of Mana später auch, wenn der Junge aus seinem Dorf verbannt wird, das ist auch tragisch. Ja, aber generell bei Square, ne? Wenn du mal, bestes Beispiel natürlich Final Fantasy 7, jeder weiß, welche Stelle gemeint ist. Aber auch bei Final Fantasy 4 zum Beispiel stirbt ja ein Charakter. Das haben sie sehr oft mit reingenommen, so eine dramatischen Elemente, finde ich ganz cool. Da musst du mir gerade auf die Sprünge helfen. Also ich weiß, in Final Fantasy 4 sterben natürlich Charaktere, ja, das schon. Aber zu Beginn des Spieles, beschränkt. Nee. Doch, na gut, da gibt's dieses Element mit dem Drachen, der getötet ist, führt jetzt zu weit. Du bist jetzt bei 4, ganz am Anfang, als sie den Nebeldrachen töten, der mit der Mutter verbunden ist. Und das ganze Dorf wird ausgelöscht, ja. Ja, genau. Mhm. Dramatisch, dramatisch. Also wir waren jetzt gerade bei dramatischen Einstiegen in Square spielen. Der Held wagt die Flucht. Mhm. Auf der Flucht stürzt er dann eben den Wasserfall hinunter, das war der Einstiegsgag, und trifft auf ein geheimnisvolles Mädchen. Mhm. Er erfährt, dass Dark Lord und sein finsterer Zaubergehilfe Julius, oder Julius, wie man den nennen möchte, den lebensspendenden Mannabaum suchen. Das Mädchen ist eine Nachfahrin der Hüterin des Mannabaums und wird von Julius entführt. Also zieht der Held durch die Welt. Trotz den Gefahren rettet er das Mädchen. Und die Welt. Hurra! Ja. Also die Geschichte ist recht simpel. Klassische Story, recht simpel. Aber es hat doch einige schöne, wie wir gerade schon mal angesprochen haben, und auch tragische Momente. Ich verweise jetzt nur an die Amanda, die man gleich zu Beginn schon mal trifft und dann später im Verlauf nochmal, und ihren Bruder. Oder der letzte Dungeon ist es, glaube ich, mit dem Roboter, der einen dann rettet und sich selber opfert. Ja. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, 90% der kompletten Emotionen von dem Spiel werden einfach durch die Musik getragen, weil die so großartig ist. Ob es jetzt Trauer ist, ob es Spannung ist, ob es Euphorie ist, wenn du auf dem Oberwelt herumrennst, die Musik passt einfach in jeder einzelnen Szene bei dem Spiel perfekt, finde ich. Und es beginnt ja schon mit dem absolut großartigen Intro, das dich sofort gefangen nimmt. Auch im Titelbildschirm, ne? Genau, im Titelbildschirm. Ja. Auch das spielen wir an dieser Stelle einmal ein. Kommt schon das erste Tränchen, verdammt. Also ich hätte jetzt Lust, das gleich direkt wieder zu spielen. Wollen wir nicht aufhören an dieser Stelle? Nein, wir gehen jetzt mal aufs Gameplay. Komm, lass mal zocken, komm. Das hat alles keinen Sinn. Wir gehen jetzt mal aufs Gameplay ein. Man sieht das Geschehen bei Mystic Quest aus der Vogelperspektive, so schräg von oben. Und die Grafik bietet jetzt nicht nur für ein Gameboy-Spiel, finde ich, sondern generell ein schönes, ordentliches Maß an Details. Ja. Und das Spiel erinnert natürlich vom Gameplay her stark an Zelda. Ja, mit dem Fokus auf Erforschen, die Kämpfe finden in Echtzeit statt. Es gibt Waffen, Items mit Spezialeffekten, also man kann Wände zertrümmern, man kann Bäume umfällen, man kann Gebüsch mit der Sichel roden. Ja, und erinnert stark an Zelda 1, ne? Ja. An den ersten Teilen, ne? Ja. Also, ja. Es gibt Rätsel in den Dungeons, das ist schon alles sehr Zelda-esk, sagt man ja gerne. Man hängt ja gerne ein Esk hinten dran, wenn man solche Vergleiche zieht. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Ja. Apropos, es gibt ja auch die porösen Wände, die man allerdings nicht wie bei Zelda mit einer Bombe zerlegt, sondern eben mit der Spitzhacke. Bei Zelda siehst du es ja in den Spielen meistens an kleinen Rissen in der Wand. Und bei Mystic Quest geben diese Wände aber ein akustisches Signal, wenn du dagegen schlägst. Genau. Wobei die Spitzhacke dann auch aufgebraucht wird, ne? Das ist wieder so ein Element. Ja, ist ein Verbrauchsgegenstand, ja. Da merkt man dann schon, das Spiel ist zeitlich halt ein bisschen veraltet, einige Elemente. Zum Beispiel auch mit den Schlüsseln, ne? Also du kannst ja irgendwie Schlüssel kaufen, die du dann in Dungeon benutzen kannst. Stimmt. Ja. Aber man bekommt ja später auch den Morgenstern und der Morgenstern ersetzt ja die Sichel. Genau. Ja. Aber das sind so Elemente wie bei Zelda 1 halt auch. Da konntest du ja auch gewisse Gegenstände für Dungeons, waren das auch Schlüssel? Doch, tatsächlich konntest du da Schlüssel kaufen, die du in Dungeon einmal verwenden kannst, ne? Und das sind Elemente, die kamen dann in späteren Spielen, Gott sei Dank, so nicht mehr vor, aber ist jetzt zu vernachlässigen. Also das Spiel ist großartig und lässt sich auch nach wie vor immer noch gut spielen. Ich bin sogar der Meinung, ich würde lieber das Game Boy Original als das Game Boy Advance Original, also als das Game Boy Advance Remake heutzutage spielen. Da bin ich voll bei dir. Ja, das sehe ich genauso. Das Spiel hat noch wechselnde Begleiter. Auf das Mädchen sind wir ja schon mal eingegangen, die man zu Anfang trifft. Die kann heilen. Da kann man über ein Menü, indem man auf Start drückt, kommt man in ein Menü, den Menüpunkt Frage auswählen und dann heilt sie einen. Das ist ganz cool, ne? Das ist ganz cool. Es gibt aber auch viele andere Hilfscharaktere. Zum Beispiel der Typ, der im ersten richtigen Dungeon hilft, der Feuermagier, der halt einfach im Dungeon steht und sagt, hey, ich stehe hier lustig rum, ich könnte dir ein bisschen helfen, wenn du magst. Klar, komm einfach mal mit. Und der kann Feuerzauber schmeißen, aber er schmeißt sie halt immer genau dahin, wo du es einfach nicht gebrauchen kannst. Völlig überflüssig. Ja, also wirklich, wirklich schlimm. Das habe ich jetzt nochmal angespielt, diese Stelle. Ja. Und also früher ist mir das nicht so nervig aufgefallen. Wie gesagt, damals war es aber auch eine andere Zeit. Man war froh, dass man überhaupt einen Gehilfen an die Seite gestellt bekommen hat. Ja, letztendlich kann man ihn, glaube ich, auch komplett ignorieren und spielt dann einfach ganz normal weiter und lässt ihn mal sein Ding machen, aber darauf verlassen sollte man sich nicht, dass der ihn irgendwie unterstützt. Ich fand ihn damals schon komisch, weil er in dem Dungeon überhaupt nur rumstand und mir Hilfe angeboten hat und ich eigentlich erwartet hätte, dass er mich im Verlauf, weil ich habe ja 3 Fragezeichen gehört, dass er mich einfach betrügt, dass es irgendein gemeiner Fiesling ist. War es nicht. Er war einfach ein netter Kerl, der im Dungeon rumsteht. Eigentlich hätte er selber aufräumen können. Mit seiner Feuermagie. Ja. Aber er hat einfach mal gewartet, ob vielleicht jemand vorbeikommt. Ansonsten hat Mystic Quest wie Zelda eine Speicherfunktion via Batterie. Das war elementar wichtig damals, weil man das Spiel natürlich nicht in einem Stück durchspielen konnte, weil es gigantisch war. Ja, das stimmt. Ist ja wie bei Mario Land 2, hatten wir letztens auch drüber gesprochen, ne? Ja, genau. Umfangreiche Spiele benötigen sowas einfach. Durch das Besiegen von Gegnern hat man Erfahrungspunkte gesammelt. Und konnte dann auch in den Stufen aufsteigen. Das war recht interessant, weil das beeinflussbar war. Du hattest 4 verschiedene Attribute, die du verbessern konntest. Das waren Kraft, ein Magiepunkt gab es. Dann gab es, glaube ich, Abwehr und eben diese Spezialleiste. Wenn die Spezialleiste voll war, konnte man eine Superattacke starten, die variierte je nach der jeweiligen ausgewählten Waffe. Zum Beispiel die Axt konnte man werfen und mit dem Schwert eine Sprintattacke nach vorne machen. Ist das vielleicht sogar der Urvater der Limit Break Attacke aus Final Fantasy VII? Ähnlich, ne? Außer, dass du hier keinen Schaden nehmen musst. Bei Final Fantasy VII war es ja durch den Schaden. Ist ja auch nochmal ein bisschen anders als im Nachfolger. Da musstest du ja quasi eine Taste gedrückt lassen, damit sich die super Attacke auffüllt. Hier ging es ja von ganz alleine. Du musstest einfach gar nichts machen. Und aber aber jedes Mal, wenn du eine Attacke gemacht hast, dann hat sich diese Leiste wieder komplett entladen, egal ob sie voll war oder nicht. Und die hat sich am Anfang echt, keine Ahnung, tagelang aufgeladen gefühlt. Und dann geht's immer schneller, ne? Genau. Sobald, ja, genau. Aber du musst es nicht 100% voll haben. War das eigentlich auch eine Prozentanzeige bei Mystic Quest? Prozente standen nicht mit dabei, das war einfach eine Leiste, die sich, weil der Gameboy eben farblich begrenzt war, dunkel gefüllt hat. Genau, und da musstest du ja nicht warten, bis sie voll ist, wie im Nachfolger dann. Sonst hättest du ja auch nur Superschläge die ganze Zeit gemacht, sondern die hast du ja wirklich eigentlich eher selten genutzt auf dem Gameboy. Ne? Ich weiß ja nicht, wie es bei dir war, aber ich habe meistens dann die normalen Schläge gemacht und nur bei Endgegnern oder so, da habe ich dann tatsächlich mal länger gewartet, bis die Leiste auch voll ist. Ja, oder wenn man halt gerade im Dorf unterwegs war oder so, hat man in der Regel auch die Leiste voll beim ersten Gegner dann. Ja, genau. Was Final Fantasy auch unterscheidet zu den Zelda-Spielen und es wieder näher an die Rollenspiele heranrückt, sind die unterschiedlichen Gesundheitszustände. Da habe ich jetzt mal meine Anleitung zu Mystic Quest heranziehen müssen, weil ich da jetzt nicht mehr sicher war, wie die heißen. Ja. Auch ganz süß. Das Kapitel hier heißt Schlechter Gesundheitszustand. Okay. Am Anfang des Spiels siehst du die Verfassung des Helden. Sie ist gut. Und dann stehen unten eben diese vier Zustände, die man haben kann. Der erste heißt Fels. Deine Spielfigur kann sich nicht mehr vom Fleck bewegen, also versteinern. Übel. Übel ist das klassische Vergiften. Der Held verliert sehr schnell seine LP. Dann gibt es Trüb. Trüb heißt blind. Da ist der Bildschirm dann schwarz eingefärbt. Also im Endeffekt Kontrast zu der normalen Gameboy-Färbung. Und dann gibt es noch Bann. Bann bedeutet, die Verteidigungskraft des Helden sinkt auf null und du verlierst die Kontrolle über die A- und B-Knöpfe. Oh nein. Die Spielanleitung ist gefühlt, sagen wir mal, 25% noch mal größer als die klassische normale Gameboy-Spieleanleitung und umfasst 60 Seiten, also sehr dicht, sehr dick. Das kann man schon fast als Gameboy-Spieleberater durchgehen lassen. Also als geht so ein bisschen in die Richtung, ne? Ja. Ich finde das gerade ganz cool mit dem Trüb, dass das tatsächlich auch einen optischen Sinn hat, dass man dann schlechter gucken kann oder was auch immer. Ja. Weil in den Rollenspielen ist es ja auch, da gibt es ja dann blind quasi und da ist ja einfach nur dann der Trefferwert runtergesetzt, ne? Dann hast du nicht mehr eine Trefferchance von 80% oder 90%, dann hast du ja nur 50% oder 60% Trefferchance. Nee, finde ich ganz cool, dass die das dann ja als optischen Effekt einbauen. Das kam ja in ähnlicher Form, wenn überhaupt, dann erst wieder bei Mario Kart, ne? Wenn du da dieses Tintenfass einsammelst, ja. Oder, nee, diesen Tintenfisch, genau. Das finde ich auch faszinierend bei Mario Kart, obwohl ich die Strecken wirklich blind auswendig können müsste. Ja. Das Ding, das haut mich echt regelmäßig aus der Bahn. Ich bin dann immer. Echt? Ich finde es gar nicht so schlimm. Kommt man mit immer noch ganz gut zurecht. Aber ich glaube, die KI, die ist dann extra so programmiert, dass die extra scheiße fährt. Das erste Mystic Quest ist auch die Geburtsstunde von vielen Gegnern, die sich dann durch die Reihe gezogen haben. Natürlich der putzige Pogo-Puschel, den man in diversen japanischen Shops auch als Kuscheltier bekommt. Ja. Und diese lustigen Pilzkopf-Gegner. Warte, ich habe hier den Spieleberater. Kann da gerade mal... Sie heißen Pilzkopf, okay. Wie heißen Pogo-Puschels auf Englisch? Weißt du das? Nee, ne? Pogo-Puschel. Nein, oder? Natürlich nicht, nein, die heißen anders. Verdammt, ich habe Seiken 3 eigentlich gespielt auf Englisch, aber ich erinnere mich an nichts mehr. Ich habe es dann später auf Deutsch gezockt, aber die erste Version gab es ja damals auf Englisch, die dann verfügbar war. Ja, die hießen Rabbit, eine Mischung aus Rabbit und Byte. Aber Pogo-Puschel kennt jeder in Deutschland. Nein, die kennt nicht jeder. Was mich damals noch wirklich angenervt hat bei Mystic Quest, war dieses bekloppte Achterrätsel. Weißt du, was ich meine? Das total ist bekloppt mit den zwei Palmen. Also, wie willst du darauf kommen? Du musst es irgendwo gelesen haben, sonst kannst du gar nicht drauf kommen. Das ist eben auch meine Frage. Wird das im Spiel, wird da darauf hingewiesen? Gibt's da, muss es ja eigentlich irgendjemanden geben, der dich darauf ganz hinweist? Ganz vage, glaube ich. Aber das ist so, ja. Aber so ein eindeutiges Ding war es nicht, gell? Nee. Ich kann mich dann auch daran erinnern, dass ich da an der Lösung geguckt habe, weil ich da nicht drauf gekommen bin, wie es weitergeht. Ich bin aber das ist so eine Sache, solche Tipps, wo echt jeder Spieler dran hängt, sowas war oftmals dann im Club Nintendo Magazin damals. Und das war auch einer der Tipps, glaube ich, irgendwo im Club Nintendo Magazin, weshalb sich das dann relativ schnell bei allen Zockern rumgesprochen hat. Meine ich. dass ich das da mal gelesen habe. Oder in der Total oder was auch immer. Auf jeden Fall war das in diesen Lesertipps, ne? Und weil das ist eine Stelle, da hängt jeder Spieler dran. Ja. Und es hat sich dann irgendwie in Zockerkreisen ganz schnell verbreitet. Was sich damals zumindest in meinen Kreisen nicht so verbreitet hat und was ich jetzt wirklich mal ausprobieren musste, weil ich es zumindest nicht mehr hinten in meinem Hinterkopf abgespeichert hatte, dass selbst die Dorfbewohner Hitpoints haben. Du kannst ja NPCs mit deiner Waffe attackieren und die werden dadurch auch zurückgeworfen. Krass. Das ist ja soweit noch nicht dramatisch. Aber du kannst die mit Geduld auch ermorden. Das höre ich zum ersten Mal tatsächlich. Ja, ich hab's. Ich muss mich jetzt outen. Ich hab's ausprobiert und es geht tatsächlich. Also es ist natürlich so, die verschwinden dann in so einer kleinen, nennen wir es mal Explosion, wie die klassischen Gegner auch. Aber wenn du den Bildschirm wieder betrittst, dann kommen, sind sie auch wieder da. Ah, okay. Also die Story kann dadurch nicht, nicht so nachhaltig beeinflusst werden. Ja. Nein, nein, nein, das wäre es eben. Aber es ist auch so, dass du, weil ich habe es ganz am Anfang ausprobiert, in dem, na, in dem Gefängnis, in der Gladiatoren-Arena, nachdem der Freund gestorben ist und da läuft ja nur die Amanda rum und noch einen Charakter und die kannst du dann nicht beharken. Die sind resistent dagegen. Das war nämlich meine erste Idee, weil ich Zeit sparen wollte. Wie war das eigentlich mit den Dorfbewohnern, wenn die da so rumrennen? Laufen die auf der Stelle und machen die Shop-Besitzer irgendwelche komischen Tänze oder kam das erst später dann? Du meinst dieses Arm hoch, Arm runter und den Turban, das gibt's da auch schon, ja. Okay, das haben sie dann übernommen. Das haben sie übernommen. Den Wucherkater gibt's, glaube ich, im ersten Teil noch nicht. Was ist allerdings, was ich bei Mystic Quest viel, viel besser finde als bei den Nachfolgern, wo wir da jetzt gerade davon zu sprechen sind, das sind die Schatztruhen. Weil wenn du in Mystic Quest eine Schatztruhe von einem besiegten Gegner bekommst, dann läufst du einfach dagegen, die Schatztruhe geht auf und du bekommst, was drin ist. Bei den Nachfolgern gibt's dann diese unmöglich lange, nervige Schatzkisten-Öffne-Animation, wo die Schatzkiste hochgehoben wird und gerüttelt wird und geworfen wird. Und am besten ist dann auch eine Falle drin und dann wird ausgerädelt mit dem Drehrad, welche Falle das ist. Und Schatzkiste ist so schlimm. Ich habe es damals gar nicht so als negativ empfunden. Ich fand die ganze Animation sehr witzig gemacht. Und wenn du sie einmal siehst, ist sie witzig. Aber das ist wieder so wie bei später Final Fantasy VIII mit den Espers, mit den Espers. Ja, die Enforces, genau. Ja, genau. Du musst es dir immer angucken, du kannst es nicht abbrechen und es dauert mir einfach zu lange. Secret of Mana ist nicht so schlimm wie bei Final Fantasy VIII, das ist ein anderes Thema für, ich sag's nicht. Obwohl ich aber, jetzt aber mal nochmal zu Final Fantasy VIII, das wird ja immer kritisiert mit den Guardian Forces. Ja, zu Recht. Nein, ja, es ist natürlich enorm lang. Man hätte sich auch auf Final Fantasy VII Niveau runterkürzen können, definitiv, aber... Oder man hätte es überspringbar machen können. Ja, aber pass auf, es gibt diese eine Funktion, die nennt sich Anfeuern. Das heißt, du hast während der ganzen Animation, wie diese Guardian Forces gerufen wird, musst du immer ganz schnell A-Knopf drücken oder was weiß ich, X-Taste oder was da auf der Playstation ist, musst du auf jeden Fall immer ganz schnell den Knopf drücken und du musst genau im richtigen Moment aufhören, bevor die Attacke dann ausgeführt wird. Ja, ja, ja. Und das heißt, da kannst du bestimmt noch 20-30% verstärken, die Guardian Force Attacke. Und dadurch wird's dann wieder entkräftet, das ganze Argument eigentlich. Weil aber ich will da kein Knöpfli drücken, nur damit ich eine bessere Attacke bekomme. Ich will gleich die bessere Attacke, ich will die Animation abbrechen, aber danke. Ich finde, man muss das erwähnen, weil das entschärft das Ganze ein bisschen. Es wird nichts entschärft hier. Furchtbar. Ich fand's immer cool, wenn ich noch gut angefeuert habe. Und dann habe ich mir manchmal sogar noch ein paar Sekunden länger gewünscht, wenn ich gerade voll im Anfeuermodus war. Ich stimme dir nicht zu, ich bin uneins mit dir. Kommen wir zur Musik von Mystic Quest, da sind wir nämlich wieder einig. Wäre ja auch langweilig, wenn wir uns immer einig wären, ne? Da hast du recht. Die Musik ist größtenteils von Kenji Ito, der hat auch Romancing Saga-Stücke gemacht. Der hat die meisten Stücke dazu beigesteuert. Du hast jetzt schon mal gesagt, das Shokobo-Thema ist mit dabei. Shokobo Tanshu, Shokobos Geburt von Nobuo Uematsu, der natürlich bekannt ist für die Final Fantasy-Reihe und auch für Chrono Trigger und The Last Story. Und die haben einfach großartige Arbeit abgeliefert. Wir haben jetzt schon zwei Stücke gehört. Das waren einmal das Boss-Thema und einmal das Titelthema. Möchtest du dir noch ein bestimmtes Thema wünschen, Ben, dass wir an dieser Stelle noch mal was einspielen können? Ich könnte meine Gitarre rausholen und mein eigenes Arrangement von dem Dorfthema spielen. Thank you. Ich habe jetzt ja vorhin schon mal gesagt, dass im Spiel diese große Spielanleitung dabei war. Es war auch eine Landkarte mit dabei, in Spielgrafik nebenbei, auch sehr süß. Die habe ich leider irgendwo mal verloren, weil das war eins meiner Lieblingsspiele. Ich habe das überall mit dabei gehabt und leider auch immer die Landkarte mit überall hingeschleift und irgendwie ist sie dann irgendwo auch mal geblieben. War da nicht ein cooles Poster mit bei oder war das bei Final Fantasy Legend 1? Ich meine, bei Mystic Quest war auch so ein Poster mit bei. An ein Poster kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich nur an diese gefaltete Landkarte erinnern. Die war dann, glaube ich, so grob DIN A4. Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich DIN A4 war. Eher ein bisschen größer als DIN A5. Warte mal. Ach so, nee, das stimmt. Jetzt möchte ich noch kurz was zu den Wertungen der damaligen Zeit sagen. Und da möchte ich die Videogames 1,92 ranziehen. Das ist ja bekanntlich die allererste Videospielzeitschrift, die ich damals gekauft hatte. Damals ist es als Final Fantasy Adventure selbstverständlich getestet worden von Michael Hengst. Der hat dafür 80% vergeben. Da möchte ich jetzt einmal ein kleines Zitat vorlesen. Mhm. Und er schließt sein Fazit mit: Wer dieses Modul nicht in seinen Gameboy schiebt, sollte mit 3 Monaten Batterieentzug bestraft werden. Und witzig ist, es ist ja ein ganzseitiger Text mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bildern. Und auf einem dieser Bilder ist der Bildschirm, auf dem das bekloppte Achterrätsel stattfindet. Wow. Und man sieht auch den Dodo. Ja, hätten wir mal einen Pfeil gleich mit dazu malen müssen, dann weiß ich, was man machen muss. Hier musst du 3-mal rum um die Palme. Also ich hatte damals Link's Awakening ja nicht für den Game Boy. Das habe ich mir erst viel später auf einem Flohmarkt mal nachgekauft. Deswegen war für mich Mystic Quest vielleicht das große Gameboy-Highlight, weil es eben mein großes Gameboy-Action-Rollenspiel war. Und besonders hervorheben muss man eben nochmal, dass es komplett auf Deutsch übersetzt wurde. Geht mir genauso. Also ich hatte auch nur das Spiel und eben die Final Fantasy Legend-Spiele, ne? Auf Englisch dann. Aber was ein bisschen komisch war, es ist ja bei uns auch 93 erschienen. Das ist das gleiche Jahr, in dem dann auch der Nachfolger für das Super Nintendo kam. Mhm. Und ich habe Secret of Mana dann bei Freunden gesehen, die das gespielt haben. Und das habe ich auch mitgespielt. Und dann siehst du eben die Pogo-Puschel und du siehst die Pilzköpfe und andere ähnliche Gegner, diese Vampir-Tulpen, nenne ich sie jetzt mal salopp. Mhm. Und du denkst, die kenne ich doch alle. Das sind doch die aus Mystic Quest und du wunderst dich, warum die Spiele, zumindest dem Namen nach, überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Gut, wenn du dann die Geschichte liest mit dem Mana-Baum und so, dann denkst du, oh, das ist ja alles sehr ähnlich. Aber man ist eben damals nicht darauf eingegangen, dass das Spiele sind, die im gleichen Universum spielen. Das stimmt, aber ich glaube, relativ früh in irgendwelchen Fachmagazinen habe ich es dann eben auch schon gelesen, ne, dass das alles dieselben Spiele sind, wo dann eben auch über diese ganzen Namensverwirrungen und so gesprochen wurde in diesem Zusammenhang. Okay. Ja, also es war zumindest, ich glaube, ich habe es noch vorm Internet, also vom Internetzeitalter erfahren. Sicher bin ich mir aber auch nicht mehr. Kann auch sein, dass das quasi mit dem Anfang des Internets, dass ich da irgendwo was gelesen habe. Mhm. Also zumindest wusste ich schon, bevor ich dann den dritten Teil gespielt habe, dass es eine Reihe ist und war dann auch natürlich ganz heiß auf den dritten Teil. Von dem habe ich übrigens damals auch in der Total einen Screenshot gesehen. Und zwar das Bild, wo man gegen diesen Kürbis im Wald kämpft. Ja, großartig sah das aus. So bombastisch, also diese Grafik. Und ich habe mich so geärgert, dass das Spiel nicht rauskam in Deutschland. Also einfach nur von diesem Screenshot war ich schon mega angetan. Ja. Ja. Mystic Quest hat sich nach Angaben von Square 700.000 Mal verkauft und davon 500.000 Mal in Japan, das heißt 200.000 Mal im Rest der Welt. Zum Vergleich, Link's Awakening aus dem Jahr 1993 hat sich circa 3,8 Millionen Mal verkauft und die DX-Version von Link's Awakening nochmal circa 2,2 Millionen Mal. Ja, das ist natürlich ein ganz anderer Schnack, ne? Ja. Das war's, glaube ich, zu Seiken Densetsu 1, ne? Das war das, was wir zu Seiken Densetsu 1 zu sagen hatten. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir direkt weiter mit dem Nachfolger, der, wie erwähnt und hinlänglich bekannt, eben für das Super Nintendo erschien, Seiken Densetsu 2, auch als Secret of Mana bekannt, von dem Koichi Ichi sagt, es sei von all den Spielen, an denen er gearbeitet hat, das am meisten sein Spiel sei. Also an dem er am meisten das Gefühl hat, das ist wirklich das, da hat er wirklich das geschaffen, was er wirklich schaffen wollte. Secret of Mana erschien am 6. August 1993 in Japan, am 3. Oktober 1993 in den USA und am 24.01.1994 in Europa. Also nicht schon 1993, wie ich es gerade eben noch gesagt hatte, als wir Mystic Quest besprochen haben. Für viele ist es ja eines der besten Super Nintendo-Spiele. In der Videogames 1.94 hat es damals 86% bekommen, in der Powerplay 80, wieder von Michael Hengst übrigens. Bei uns ist das als Big Box Spiel mit Spieleberater erschienen. Und eine riesige Werbekampagne damals dazu, ne? Genau. Hast du dir die Werbung mittlerweile mal angeguckt? Wir haben ja letztens kurz drüber geschrieben und dann habe ich dir den Link ja noch geschickt. Ja, da habe ich dir geantwortet. Natürlich, die kannte ich aber auch. Also als ich sie dann gesehen habe, habe ich mich daran da kam, erinnert. Da kam die Erinnerung wieder hoch, ne? Genau. Fand ich sehr schön damals. Lief ja rauf und runter und ja, das war einfach eine geile Zeit, wo die Werbung noch lief. Das Game dann gekauft. Ich habe es dann auch damals gezockt. Ich glaube, du hast es dann ja erst später besessen, ne? Und hast damals zu der Zeit nur bei Freunden dann gesehen. Ne? Ja, genau. Ich hatte ja damals auch kein Super Nintendo. Ah ja, stimmt. Du warst ja der PC-Zocker. Ja. Witzig finde ich, dass das Spiel ursprünglich in der Nintendo Power Nummer 51 als Final Fantasy Adventure 2, und zwar römisch 2, beworben wurde und in der Electronic Gaming Monthly vom April 93 mit Final Fantasy Adventure 2 arabisch 2 allerdings. Okay. Das heißt, man hat sich dann später noch entschieden, den Titel zu ändern, aber am Anfang hat man es wirklich als Nachfolger des Gameboy-Spiels angekündigt. Mhm. Ursprünglich ja natürlich auch als Launch-Titel für die geplante CD-ROM-Erweiterung für das Super Nintendo. Mhm. Kann man nur sagen, Gott sei Dank ist es dafür nicht gekommen, weil das wäre ja in Deutschland gnadenlos gefloppt dann. Naja gut, also es geplant war ja, dass das wirklich mit Spielen befeuert wird und wenn das gute Spiele gegeben hätte, klar, Sega ist damals gescheitert, das wäre wahrscheinlich auch ein Thema für, ich sag's auch wieder nicht. Ja, das sind nur Spekulationen natürlich, ne? Ja. Aber ich denke da halt an andere Zusätze fürs N64, die halt in Japan rauskamen. Klar, fängt ja beim NES schon an, beim Famicom. Auch mit da, dem genau. Disk-System, natürlich, das stimmt schon. Das meiner Meinung nach hätte das nicht geklappt, aber ja gut. Wenn es dann natürlich so wie eine PlayStation gewesen wäre, ne? Dann wäre es vielleicht auch in Europa sogar so war durch ja die dann Decke auch gegangen. Genau, so war ja der Plan, dass Sony dann auch eine eigene Konsole hätte rausbringen dürfen mit CD-ROM und die auch Super Nintendo-Spiele mit abgespielt hat. Und da lag eben der Hund, wie man so schön sagt, damals begraben. Ja. Des Pudelskern könnte ich auch sagen, dass man sich da überworfen hat, dass Nintendo dann gesagt hat, nein, Sony, ihr bekommt den Zuschlag nicht. Das darf jetzt Philips machen. Die haben das CDI entwickelt, haben auch Zelda- und Mario-Spiele rausgebracht. Und wir wissen alle, wie hervorragend die geworden sind. Echte Perlen. Auf jeden Fall, um zurückzukommen aufs Super Nintendo CD-ROM, auf Secret of Mana, für das es als Launch-Titel geplant war. Es musste dann eben stark gestrichen werden. Es musste stark gekürzt werden. Man spricht davon gut 40%. Mhm. Es waren wohl ursprünglich auch verschiedene Routen und verschiedene Enden geplant. Also was man im Nachfolger dann vielleicht noch mal besser realisieren wollte, als man von Grund auf noch mal Möglichkeit hatte, ein komplett neues Spiel zu planen. So blieb dann letztendlich Secret of Mana eine eher geradlinige Erfahrung. Aber hat mich jetzt persönlich damals als Kind, ich war ja 10 Jahre alt oder 11, da hat's mich halt auch überhaupt nicht gestört. Ich hätte das auch niemals gemerkt, dass da irgendwie was fehlt. Klar, jetzt hat man die ganze Story natürlich irgendwo erfahren, im Internet gelesen. Aber zur damaligen Zeit war das Spiel für mich einfach so, wie es ist, komplett fertig. Und ich habe mich da auch nicht dran gestört, wirklich, dass da. Genau, sehe ich genauso. Damals hat man sich daran nicht gestört. Es ist auch nichts, woran man sich stören muss, weil es dennoch ein großartiges Spiel ist. Mhm. Aber wenn man eben so die Geschichte kennt und dann erfährt, okay, das hätte eigentlich ganz, ganz anders geplant werden, war ganz anders geplant und hätte ganz anders, ganz ausufender werden sollen, als es dann letztendlich geworden ist, dann sieht man auch den Nachfolger mit ganz anderen Augen. Das stimmt, genau. Und da finde ich es aber auch gerade schade, dass in der heutigen Zeit, wo ja auch wirklich alles möglich ist, dass da dann nicht wirklich mal ein vernünftiger Nachfolger gemacht wird und immer nur irgendwelche komischen Spin-Offs, die alle nichts taugen und aber gut, das können wir nachher nochmal ins Fazit einfügen. Heute weiß man ja auch, dass dieses Super Nintendo CD-ROM-Projekt Maru Island hieß. Das hatte auch ein Thema, das Zeitreisen beinhaltete. Mhm. Und daraus sind letztendlich dann zwei Spiele geworden, nämlich einerseits Secret of Mana und andererseits Chrono Trigger. Genau. Da hast du ja auch schon mal gesagt, dass sich die Helden da natürlich auf den Screenshots schon mal sehr ähneln und der Held aus Secret of Mana mit seinen spitzen Haaren dem Chrono aus Chrono Trigger auch sehr ähnlich. Obwohl, das verwechselst du jetzt. Ich habe gesagt, der Held aus Chrono Trigger sieht 1:1 aus wie Son Goku. Wegen den Zeichner, ne? Nur mit roten Haaren, da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen. Stimmt, genau. So trotzdem, ja, genau. Aber sei es drum, nichtsdestotrotz, geile obwohl Spiele. Ich dir das jetzt unterstellt habe, ähneln sich die beiden sehr. Ja, das stimmt. Immer noch ein bisschen. Beide Spiele sind aber, also sowohl Secret of Mana als auch Chrono Trigger sind beide sehr gut bis großartig geworden. Ja. Persönlich stelle ich Chrono Trigger allerdings nochmal eine Ebene höher als Secret of Mana. Das ist aber Geschmackssache, das mag anders sehen, wer möchte. Für mich ist Chrono Trigger das nochmal bessere Spiel. Ist es auch von der Story her auf jeden Fall. Wenn du mit mehreren Leuten zusammen bist, immer Secret of Mana, ist eine Mordsgaudi, das mit mehreren Leuten gleichzeitig zu spielen. Ich habe es halt in der Vergangenheit ja öfter mal auf der Couch wirklich mit drei Leuten gezockt und das beim zweiten Teil dann nachher auch so. Und das ist halt richtig cooles Erlebnis, wenn du mit Kumpels zusammen das zockst. Oder über das Internet habe ich damals mit einem Secret of Mana 1 komplett durchgespielt, über andere Wege. Letztendlich muss man aber sagen, war die ganze Geschichte mit dem Super Nintendo CD-ROM natürlich aber auch der Türöffner für Nintendos großen Konkurrenten, der Nintendo dann auch lange Zeit abgehängt hatte, Sony mit der PlayStation, die dann natürlich auch Square abgeworben haben. Square hat dann Final Fantasy VII nicht wie ursprünglich geplant fürs N64, sondern eben für die PlayStation 1 herausgebracht, ja, weil sie einfach das Medium CD ausnutzen konnten mit viel mehr Speicherplatz, mit Full-Motion-Videosequenzen. Square wollte ja damals auch schon ins Filmgeschäft einsteigen. Das haben sie dann 2001 mit Final Fantasy Die Mächte in dir gemacht. Grottiger Film nebenbei, finde ich furchtbar. Das sah großartig aus. Die Geschichte war schlimm. Ich habe damals die Erstausstrahlung auf Pro7 gesehen. Da lief das ja das erste Mal im deutschen Fernsehen. Dann hat mich natürlich total gefreut auf Final Fantasy. Ich glaube, kurz davor habe ich Final Fantasy 8 durchgespielt, ne? Was ich auch großartig fand, wie 7 von der Story halt emotional einen sehr berührt. Und ich habe das erwartet, eine Story wie bei Final Fantasy 7 oder bei 8, wo man wirklich am Ende denkt, wow. Und dann kommt da so eine Grütze bei raus. Ich weiß nichts mehr von dem Film von Final Fantasy, Die Mächte in dir. Ich weiß, dass es gut aussah, ein bisschen besser als Final Fantasy 8 noch. Das sah ja auch schon gut aus in den Zwischensequenzen. Haben sie nochmal ordentlich was rausgeholt. Es war halt wirklich. Es war der erste vollständig computeranimierte Film. Das war optisch beeindruckend. Zu der Zeit, ja. Also die Spiele selbst, 15 Jahre später sahen die Spiele noch nicht so gut aus wie in den Sequenzen. Aber die Handlung war echt Grütze. Ja, mich hat damals auch schon ein bisschen gestört, dass sie sich nicht an dem Spiel orientiert haben. Später mit Final Fantasy VII Advent Child aus dem Jahr 2005 haben sie es ja dann gemacht, dass sie einfach eine beliebte Folge nochmal fortgesetzt haben, dass sie darauf angesetzt haben. Und das hätten sie vielleicht damals auch schon machen sollen und sich nicht irgendwie eine Grütze aus den Hemdsärmeln schütteln sollen. Wobei Advent Children finde ich auch nicht schlecht. Also finde ich auf jeden Fall besser als den anderen Film, aber ist jetzt auch nicht so das Übermäßige. Also ich zocke immer noch lieber einen Final Fantasy an, statt mir das anzugucken. Jetzt nochmal aber ganz kurzer Schwenk rüber. Hast du zu Resident Evil den Animationsfilm gesehen? Ich weiß, gab's da zwei eigentlich? Weil die fand ich wiederum sehr gut. Und also ich habe zu Street Fighter 2 den Animationsfilm gesehen und ich kann mich nur an die Duschsequenz von Chun-Li erinnern. Das war ja klar. Nein, ich meine jetzt tatsächlich den 3D-Film. Duschstar Chill Valentine? Nee, aber dann kenne ich ihn nicht und ich möchte ihn nicht kennen. Bitte lass uns mit Secret of Mana weitermachen. Okay. Secret of Mana kam ebenfalls wieder in der Big Box mit Spieleberater, mit Weltkarte, die im Spielregal natürlich extra prominent war, also die Big Box, was genial war. Zu dieser Zeit, also zu einer Zeit, als PC-Spielepackungen zumindest ja absolut nicht einheitlich waren. Ja, es war aber auch noch eine geile Zeit. Du gehst da echt durch die Läden und da stehen überall die Packungen und heutzutage klickst du nur noch an und hast dein Spiel. Und hat sich vieles verändert, nicht unbedingt zum Besseren. Das stimmt. Das war damals. Aber Secret of Mana war damals zumindest eines der ersten Square-Spiele in Europa und JRPGs in unserem Breiten und auch Wegbereiter für diese Genre. Ja, definitiv. Du hast jetzt vorhin schon mal darauf angesprochen, dass das Spiel ja später auch nochmal rauskam, 2018 für Steam, für PlayStation 4, für PlayStation Vita. Ich habe das damals mitbekommen, dass das rauskam. Ich habe Bilder dafür gesehen, da können wir vielleicht später nochmal was zu sagen. Es wird nichts großartig Gutes sein. Ja, von den ersten Bildern her fand ich es dann gar nicht so schlimm eigentlich. Ich fand damals, es sah aus wie die Bilder oder das Spiel selber schaut aus wie ein Handyspiel. Aber ja, das einmal das, aber wo sie dann schon Zwischensequenzen mit Sprachausgabe eingebaut haben, aber andererseits in den Nahaufnahmen sich nicht mal die Münder bewegen, wenn die sprechenden Charaktere, das passte einfach nicht. Das ist irgendwie alles gewollt und nicht gekonnt und weiß nicht, ob sie zu wenig Geld hatten, ob es einfach nur so nebenher gemacht wurde, einfach um die Cash-Cow nochmal zu melken. Also es hätte man wesentlich besser machen können, mit relativ wenig Aufwand mehr. Also, ja. Und was sie damals ja auch, was sie bei diesem Remake ja auch gemacht haben, sie haben die Musik ja nochmal abgeändert. Ja, wobei man die ja auch ohne irgendwelche Special Editions zu kaufen zu müssen oder so, kann man ja die Original-Soundtrack jederzeit aktivieren. Deshalb ist das für mich kein Kritikpunkt. Ah, okay. Ja, wobei die Originalmusik jedes Mal besser sein soll. Also. Die von Hiroki Kikuta nebenbei stammt. Mhm. Und ich denke, auch hier spielen wir gleich mal das großartige Intro-Thema ein. Also ich frage mich ja bis heute, was dieser Wahlruf da am Anfang soll. Ja, Natur. Ob das jetzt genau. Ob das einfach so ein Ding ist, nochmal die Verbundenheit zur Natur. Ich musste dabei immer irgendwie an Star Trek 4 denken, zurück in die Gegenwart hieß der, glaube ich. Ja. Wo diese außerirdische Macht kommt und droht, die Erde zu zerstören und mit Walgesängen ruft. Und sie können aber nicht mit Walgesängen antworten, weil die Wale sind ausgestorben. Und sie müssen also zurück in die Gegenwart. Die Gegenwart damals war 1986, glaube ich, um dann eben einen Wal aufnehmen zu können. Jetzt schweifst du mal wieder ab. Ja, und jetzt muss ich noch weiter abschweifen, weil da gibt's eine der großartigsten Szenen, eine der lustigsten Szenen der Filmgeschichte, als Scotty im Jahr 1986, es mag falsch sein, entschuldigt es bitte, kommunizieren will mit einem Computer und sagt er, Computer, bitte mach das und das. Und er stellt sich vor den Computer und sagt, Computer. Und der Computer reagiert nicht. Und er denkt, ach, ich bin ja dumm. Nimmt die Maus in die Hand, spricht in die Maus, Computer. Sehr lustig. Ah, ich finde die Stelle auch genial. Ich habe meine Freundin den Film auch schon gezeigt, den kannte ich noch nicht, haben wir vor 3 Jahren geguckt und großartig. Ich bin ja Star Trek und Star Wars Fan, das hat man ja auch sehr, das darf man wahrscheinlich gar nicht hier im Podcast sagen, dass man für beide Seiten das Herz schlägt. Ne? Aber ich glaube, heutzutage ist es gar nicht mehr so schlimm. Ja. Wenn man für 2 unterschiedliche Genres was übrig hat. Was man zu dritt allerdings tatsächlich auch machen kann, ist Secret of Mana spielen. Das hast du ja schon mal angesprochen. Es wurde ja damals auch oft als das Mehrspieler-Zelda tituliert, bezeichnet. Man brauchte natürlich einen Multitap-Adapter dafür, ja, der bis zu 5 Spieler ermöglichte. Secret of Mana konnte man natürlich nur zu dritt spielen. Und man kann einzeln auch zwischen den Figuren hin und her wechseln. Die KI ist im Menü einstellbar. Also man kann einstellen, ob die Figur mehr offensiv hantieren soll oder mehr im Hintergrund. Das war damals auch ein zentraler Pfeiler der Werbung. Das hatten wir ja gerade über den Mehrspielermodus geredet. Und da steuerst du ja gar nicht, also da steuerst du ja Charaktere selber. Und daher ist die KI da ja gar nicht relevant. Weil gerade die war ja immer ein Kritikpunkt, ne, in den Tests, ja, so, dass die KI strunzdoof ist, gegen die Wände rennt. Aber ich sag mal, das Spiel ist eigentlich darauf ausgelegt, dass man es wirklich mit mehreren Leuten spielt. Dann kann das erst eine richtige Wirkung entfalten. Aber man kann es auch alleine. Aber das ist, glaube ich, auch ein Element, das sie erst im Verlauf dazu entwickelt haben. Also es ist nicht von vornherein geplant gewesen, dass es ein Spiel wird, das man zu dritt spielt, sondern irgendwie gab es halt die Möglichkeit und dann haben sie es mit eingebunden. Aber dafür funktioniert es natürlich viel, viel besser. Aber das liegt, glaube ich, auch eher daran, dass die KI nicht so 100%ig funktioniert. Ja. Natürlich, da ein Spieler, der neben dir sitzt, wo man sagen kann, hey Ben, jetzt hör mal auf, gegen den Baum zu laufen, sondern lauf dran vorbei. Das ist natürlich wesentlich cleverer. Aber da gibt es meiner Meinung nach auch viel zu wenig Spieler, die Ähnliches halt bringen, wo du in der Rollenspielwelt zu dritt im Couch-Koop mit Leuten zocken kannst. Also da würde ich mir viel mehr wünschen. Das wäre richtig cool, wenn da mal wieder irgendwas kommen würde auf Steam oder was auch immer, von irgendwelchen Indie-Entwicklern meinetwegen. Also meines Wissens nach gibt es da wirklich sehr wenig. Fällt mir jetzt spontan auch wenig zu ein. Ja. Was mir jetzt aber allerdings noch einfällt, da Secret of Mana ja neben der Möglichkeit zu dritt zu spielen, was ja schon mal ein geniales Feature war, ja, auch noch das Konsolen-Rollenspiel durch ein neues Ring-Menü-System revolutioniert hat, muss man ja sagen. Bei normalen Rollenspielen klickst du dich ja durch Massen von Menüs, wenn du unterschiedliche Ausrüstungsgegenstände oder wenn du einfach nur mal einen Heiltrank trinken willst. Ja. Und hier kannst du auf Knopfdruck die Menüs öffnen. Es öffnet sich ein Ring, den du einfach durchdrehen kannst und dann die Symbole anklicken kannst. Das ist super intuitiv, das ist super schnell, sehr, sehr zugänglich und hat auch sehr viel für das Genre, würde ich sagen, getan, weil es einfach so anders. Findest du anders? Ja. Ich wollte gerade auch sagen, ich finde es wirklich sehr, sehr zugänglich und gänglich und für ein Konsolen-Rollenspiel absolut großartig. Ja, also es ist natürlich schon mal optisch was anderes, aber im Prinzip von der Zugänglichkeit ist es nichts anderes, als wenn ich ins Menü gehe und die Gegenstände auswähle. Für mich der Hauptunterschied ist natürlich, dass ich den Spielbildschirm immer noch sehe, weil das nicht ausgeblendet wird in dem Moment. Wenn du bei Final Fantasy ins Menü gehst, dann hast du halt einen blauen Hintergrund. Na klar, aber es geht viel schneller. Es unterbricht den Spielfluss nicht so dramatisch. Naja, das würde ich jetzt wiederum nicht sagen, weil jedes Mal, wenn du das Ringmenü aufrufst, wird halt das Spiel pausiert. Es läuft nicht in Echtzeit weiter und das ist für mich auch einer der krassesten Kritikpunkte am ganzen Spiel, nämlich die Bosskämpfe, die zu 99% nur aus Ringmenü, Zauber auswählen, auf den Boss den Zauber anwenden, nächsten Zauber auswählen. Ja, im Prinzip bombardierst du die Bosse permanent nur mit dem jeweiligen Zauber. Es gibt ganz wenige, die gut mit Waffen zu bekämpfen sind. Die benutzt du eigentlich nur bei Standardgegnern. Und alle Bosskämpfe sind im Prinzip nur Pausebildschirm, Zauber, Pausebildschirm, Zauber. Das ist für mich der Hauptkritikpunkt am Spiel. Okay, jetzt weiß ich, was du damit meinst. Ich dachte jetzt, du spielst jetzt nur auf das Unterbrechen an, weil das ist ja bei Zelda meinetwegen, bei Link to the Past das Gleiche, dass du dann, wenn du ins Menü gehst, auch pausierst. Ja, aber bei Zelda bekämpfst du die Gegner mit der Waffe in Echtzeit und bekämpfst sie nicht mit Magie. Das ist der Hauptunterschied. Deshalb sind die Bosskämpfe in Zelda wesentlich besser, also vom Flow einfach. Und in Secret of Mana ist es halt sehr stockend. Wenn du es vielleicht nochmal aktuell gespielt hast, du musst halt diese Zauber pimpen, damit du gegen die Bosse eine Chance hast, benutzt dann permanent die Zauber. Also es ist nicht alles perfekt. Also ich bin ja generell jemand, der wenig mit Magie spielt. Das zieht sich durch meine Rollenspiel, durch meine Videospielgeschichte einfach durch die Bank durch. Ich habe bei Diablo nie einen Zauberer genommen. Ich habe bei Final Fantasy Spielen meistens auf die Kämpfer gesetzt. Und auch bei Secret of Mana. Ist natürlich, dann macht es vielleicht sogar mehr Spaß, aber es wird mindestens 40% oder 50% schwerer dadurch. Also die Bosse sind alle so angelegt, die sind auf eine Magie immer anfällig, ob es jetzt Erdzauber oder Blitzzauber oder Feuerzauber sind. Es gibt immer einen Schwachpunkt. Du kannst natürlich die Waffen entsprechend pimpen, ne? Mit dem jeweiligen Zauber machst du jetzt ein Erdschwert oder so. Das ist ja überhaupt eine coole Sache, dass du die Statusveränderungszauber hast, wo du dann deine eigenen Waffen irgendwie weiterentwickeln kannst. Wir sind bei Mystic Quest ja schon mal auf die Angriffsleiste zu sprechen gekommen. Hier wird jetzt die Stärke der Attacke bemessen. Das heißt, da ist jetzt die Prozentanzeige, die hast du vorhin schon mal angesprochen. Und je nachdem, wie oft ich hintereinander zuschlage, je nachdem, wie weit sich das schon wieder aufgefüllt hat, ist meine Attacke auch nur ein Bruchteil so kräftig, wie wenn ich abwarte, bis sie komplett aufgefüllt ist. Genau, aber sind wir ehrlich? Eine nicht komplett aufgefüllte Attacke ist im Prinzip komplett sinnlos. Also man muss auf 100% warten. Selbst wenn du mit 90% oder 80% schlägst, machst du nur noch ein Fünftel des Schadens oder so. Und das ist ja auch sehr schade. Das stimmt, das stimmt. Aber wie ich auch ungern mit Magiern spiele, hau ich auch sehr gerne zu, bevor meine Leiste aufgefüllt ist. Ja, aber das macht das ganze Spiel halt mehr zum halbwegs rundenbasierenden Spiel als Echtzeitspiel. Im Gegensatz zum zweiten Teil, wo wir nachher nochmal zukommen, also zum dritten Teil eigentlich, also Secret of Mana 2 oder Saiken 3. Da haben sie es dann nämlich ein bisschen variiert. Aber jetzt in Secret of Mana warten, schlagen, warten, schlagen. Das Coole ist, finde ich hier, wenn du wartest, du kannst Gegner schieben. Du kannst sie von dir wegschieben, ohne dass du Energie verlierst. Also klar, sie dürfen in dem Moment nicht gerade einen Angriff machen, aber der reine Feindkontakt, der führt nicht zu Energieabzug oder halt, ja, zum Angriff. Im Gegensatz zu Zelda, ne? Da darfst du ja gar keine Gegner berühren. Das ist hier ein bisschen anders. Ja. Finde ich cool. Weil dann kann man die alle so in eine Richtung manchmal schieben, dass man alle auf einen Haufen hat, lädt dann irgendwie eine Attacke auf und haut im Idealfall auf drei Gegner gleichzeitig. Genau. Die dann im schlechtesten Fall auch wieder komplett daneben geht. Ich weiß nicht, ob dich das auch oft genervt hat, aber ich hatte es so oft, ich habe eine Attacke aufgeladen auf, ja, 200-300%. Man kann dann ja, je nachdem, wie die Waffe gepimpt ist, mega lange aufladen und dann geht der Schlag daneben und man versteht nicht warum. Bei Stufenaufstieg ist diesmal kein Attribut mehr frei wählbar, stattdessen leveln die Waffen mit und die verbessern sich durch Benutzen. Genau. Dann haben wir ja vorhin schon mal angesprochen, wie beim Gameboy-Ableger beginnt das Spiel mit dem Sturz des Helden von einem Wasserfall. Mhm. Der Held nebenbei hat keinen festen Namen auch wieder. Das hat sich dann in der Remake-Variante geändert. Dort heißen die Helden Randy, Prim und Popeye. Ich habe jetzt auch mal gelesen, dass diese Namen oder zumindest Varianten davon in der japanischen Version von Secret of Mana, also für das Super Famicom, in der Bedienungsanleitung irgendwo drinstehen. Das habe ich jetzt nicht überprüfen können, weil mein Japanisch immer noch äußerst rostig ist. Aber warte mal, der Held, der hieß doch immer Ben, oder nicht? Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Der Held in jedem Spiel heißt immer Ben. Immer. Fast immer, jeder. Ja. Bei Terranigma hieß er auch Ben. Bei Zelda hieß er sogar Ben. Das ist ja höchst mysteriös. Genau, zu Beginn des Spiels bricht der Held das Siegel des Mana-Schwerts, das wie Excalibur in der Artus-Saga aus einem Stein gezogen wird und dadurch ergießt sich das Böse auf die Welt. Ist dir aufgefallen, im Werbespot, da liegt das Schwert einfach nur im Wasser und er nimmt es. Ist das nicht erbärmlich? Vielleicht war es so schwer beim Rausziehen, dass es erstmal reingeplumpst ist und es wurde rausgeschnitten, keine Ahnung. Da bückt er sich das, ja. Also fortan muss der Junge dann eben durch die Welt ziehen, weil so macht's eben der Dorfälteste. Er sagt, hey, Junge, du bist jetzt, keine Ahnung, 10 Jahre alt, du musst jetzt mal das Böse bekämpfen, weil so ist das einfach in Rollenspielen. Ist bei Pokémon ja das Gleiche. Der 8-jährige Junge kriegt das Pokémon und die Mutter sagt, hier, geh mal in den Wald und spiel mit dem Pokémon. Okay. Genau, und dann wirst du auch gleich noch auf sein Dorf verbannt und ernährst dich fortan nur noch von Süßigkeiten. Ja, stimmt. Von Süßigkeiten, die man im Wald aus Schatztruhen zieht. Genau, vollwertige Nahrung braucht man nicht mehr. Getrunken wird sowieso nichts, außer vielleicht irgendwelche Lebenstränke, ne? Das stimmt, getrunken wird, aber aufs Klo geht er nicht. Aber wenigstens schläft er ab und zu mal. Ja, und er zieht sich sogar, das war im Nachfolger, wo sie die Klamotten ausziehen, wenn sie ins Bett gehen. Das war in diesen Hentai-Patches, die du dir immer geladen hast für die Spiele. In Secret of Mana geht es dann darum, 8 Mana-Samen zu versiegeln, um sie so vor dem Einfluss des Bösen zu schützen. Dabei trifft man eben auch auf die 2 Gefährtinnen, die dann entweder von der KI oder von Mitspielern gespielt werden können. Ein Mädchen und eine Koboldin. Zur Koboldin möchtest du jetzt, glaube ich, noch kurz was einwerfen? Zu Koboldin, ja, das ist, glaube ich, schon die Frage, weil ich glaube, im Amerikanischen und Japanischen, da steht es gar nicht richtig fest, das Geschlecht. Und ja, in der deutschen Übersetzung ist es ganz klar als die Koboldin, als Mädchen definiert. Aber ich glaube, da gab es auch im Internet hitzige Diskussionen darüber, warum das denn jetzt geändert wurde. Und ich finde es nicht schlimm, weil mir hat die Geschichte so mal gefallen, aber ja, gibt es einige, die das sehr kritisch sehen. Also gerade bei dem Kobold, Querstrich der Koboldin, ich bleibe jetzt mal bei Koboldin, das war für mich immer so, das bleibt ist auch die einfach Koboldin so, auf jeden zum Fall. Einen eben aus der Besetzung, aus der Übersetzung heraus und einfach so optisch, wenn du drauf guckst, gut, es ist jetzt natürlich auch wieder Vorurteil, hat lange Haare, hat ein langes Gewand an, es wird ein Mädchen sein, da wollen wir jetzt nicht sexistisch werden. Aber divers gab es damals halt einfach noch nicht. Das Mädchen rettet uns ja aus dem Kochtopf der Goblins, die im Remake wie im japanischen Original ja zum Tanzen gehen, in der deutschen Version von Claude Moas gehen sie zum Lindenstraße gucken. Was sich nebenbei auch lange gehalten hat, weil die Lindenstraße ist ja, glaube ich, erst 2017 oder 2018 eingestellt worden. Ja, hat sich wahrscheinlich nur wegen Secret of Mana so lange erhalten, weil alle, die das gezockt haben, haben gesagt, oh, Lindenstraße, das muss ja geil sein. Komm, ich gehe jetzt auch Lindenstraße gucken. Hast du Lindenstraße geguckt? Nö. Also. Ich habe nie Daily Soaps geguckt. Ich habe nur gezockt. Und die Koboldin, die man trifft, die will einen ja zunächst bei den Zwergen noch betrügen. Jetzt haben wir ja so beiläufig vorhin erwähnt, dass man das Spiel auch zu dritt dann spielen kann. Man muss jetzt aber nochmal wirklich gesondert betonen, dass man hier ja wirklich ein komplexes, zumindest für damalige Verhältnisse, Rollenspiel im Mehrspielermodus spielen kann. Ansonsten waren Multitap-Titel ja eher Sporttitel oder Bomberman oder Micro Machines, fällt mir jetzt auf die Schnelle ein. Aber wie du gesagt hast, du wünschst dir sowas jetzt auch öfters mal auf Steam oder so. Mhm. Sowas gab es damals einfach nicht. Und gab es seitdem auch bis auf den Nachfolger nie wieder. Im Nachfolger gibt es ja auch keine Drei-Spieler-Version, sondern von Haus aus nur zwei. Mhm. Das geht dann nur über Patches, über ROM-Hacks, dass man es dann auch wieder zu dritt spielen kann. Aber von Haus aus haben sie das für Teil 3 dann wieder gestrichen. Jetzt haben wir auf die Lindenstraße ja schon mal kurz angespielt. Es gibt da aber noch ganz viele mehr ungewöhnliche Übersetzungen drin im Deutschen. Da wird Heino erwähnt, mein Freund der Baum, der Wucherkater, die Lindenstraße sowieso. Die deutsche Übersetzung, wie viele, viele Spiele der damaligen Zeit, stammt von Claude Moas, der beim Club Nintendo damals gearbeitet hat. Den haben wir hier im Nerdwelten-Podcast auch schon häufiger erwähnt. Mhm. Mit dem habe ich vor kurzem auch gesprochen, über seine Übersetzungsarbeiten gesprochen. Cool. Und der hat mir im Gespräch gesagt, dass den Japanern die eher sterilen, politisch korrekten amerikanischen Übersetzungen nicht ganz so recht waren. Die hätten da gerne ein bisschen mehr Humor drin gehabt. Das eine oder andere ist da wohl auch verloren gegangen. Auch bei Secret of Evermore und Link's Awakening, da nie ohne Kondom, sagt bestimmt irgendwas. Aber nur in der alten Version, ne? In der DX-Version haben sie es dann rausgenommen. Ja, richtig. Da kommt jetzt übrigens ja ein Remake für die Switch von Link's Awakening. Da bin ich mal sehr auf die deutsche Übersetzung gespannt, was sie da so reinbauen. Da wird das nicht drin sein, definitiv nicht. Das ist damals schon immer wieder erwähnt worden. Das wird auch heute noch viel erwähnt, viel kritisiert. Viele finden es gut, viele finden es nicht so gut, weil vieles auch einfach frei eingefügt war. Die Lindenstraße haben wir jetzt schon erwähnt. Im Original gehen die Kobolde, Goblins zum Tanzen. Mhm. Und ich habe im Vorfeld dieser Episode, wie gesagt, mit dem Claude Moas mal über seine Übersetzungsarbeit sprechen können. Er hat sich da wirklich viel Zeit genommen. Es war ein super Gespräch. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt mal einspielen, damit ihr von ihm selbst hören könnt, wie es zu diesen freien Übersetzungen gekommen ist. Oftmals sagen die Personen ja wirklich irgendwas in diesen Spielen, irgendwas Belangloses. Ich meine, du hast Dörfer in Super NES-Spielen, bestehen ja meistens aus gerade mal 10 Leuten. 10 Einwohnern, sind ja eher Mini-Siedlungen. Und meistens sind es auch nur ein, zwei Personen in den Siedlungen, die irgendwas Relevantes überhaupt zu sagen haben. Das heißt, der Rest ist reine Staffage. Und auch im Japanischen und US-Version laufen die meistens nur rum und sagen irgendwas. So ein bisschen Ermessenssache. Man könnte natürlich den was Epischeres in den Mund legen, wie der Mond verdunkelt sich, der Winter wird kommen oder irgendwas Dramatisches. Aber es war halt jetzt bei Secret of Mana zum Beispiel wirklich oft so, dass man mir sagt, ach, schreib irgendwas. Da, diese Kobolde, die gehen plötzlich weg und lassen sich in dem Kessel da und die gehen halt weg. Ich hätte auch schreiben können, wir müssen zum Tanz, wir müssen schnell weg. Aber ich habe halt einfach improvisiert und geguckt, was ist in meinem popkulturellen Trash-Gedächtnis gerade abrufbar. Und da sind halt solche Sachen entstanden. Wie gesagt, der Claude hat sich wirklich viel Zeit genommen. Das ist auch wieder ein gut 50-minütiges Gespräch geworden. Das würde ich auch wieder als separate Folge veröffentlichen. Er hat da wirklich schöne Einblicke in seine Zeit bei Nintendo zu den Übersetzungsarbeiten und gibt auch ein bisschen Ausblick, was er heute so alles macht. Super Typ. Hört euch das bitte, bitte an. Es ist eine ganz tolle Folge geworden. Hat wirklich Spaß gemacht, mit Claude zu sprechen. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bei ihm für seine Zeit und seine Bereitschaft bedanken. Danke, Claude. Danke, Claude. Jetzt möchte ich noch die tolle, detaillierte Grafik von Secret of Mana erinnern, die wirklich großen Sprites. Es hat tolle, bunte Farben, diesen Anime-Stil, der Mode 7-Chip glüht bei den Kanonenreisen, wenn man in die Luft katapultiert wird und dann die Welt in einem viel größeren Ausschnitt sieht. Für Schattierungen sind tolle Transparenzeffekte verwendet worden, beispielsweise wenn man durch einen dunklen Wald läuft und von oben die Sonne reinscheint. Das ist dann wirklich, als würden die Sonnenstrahlen verdeckt werden und überall wird der Schatten hingeworfen. Das sah damals richtig, richtig toll aus. Das sieht auch heute noch gut aus. Sehr, sehr stimmig auf jeden Fall. Also was ich richtig cool finde, ist, dass man gerade am Anfang in diesen ganzen einzelnen Bereichen komplett zu Fuß auch lang gehen kann, was ja bei Final Fantasy oder so oftmals nicht geht. Da bist du dann ja wieder mit dem Schiff oder mit dem Luftschiff unterwegs. Und hier ist es wirklich eine zusammenhängende Welt, wo du sie dann später natürlich auch per Drache erkunden kannst. Genau. Aber das ist irgendwie alles miteinander verbunden. Und sie haben es wirklich ja sehr authentisch hinbekommen, dass es wie eine Welt wirkt. mit dem Teich da und dann kannst du da hingehen und dort und kommst dann eben in dieses komische Pilzdorf und ich finde es halt die Weihnachtsinsel. Ja, obwohl die ist ja so ein bisschen, da kommst du ja nur so, also da kommst du glaube ich nicht über den normalen Weg nachher hin, ne? Oder über die Kanoni-Basis, ich weiß es gar nicht. Also das finde ich übrigens auch cool, dass sie da, ja. Ich glaube, wird ja auch teilweise kritisiert, ne, dass der Weihnachtsmann dann später auftaucht, aber ich finde es witzig. Also die haben da echt alles reingehauen, was geht und hat mich halt als Kind auch überhaupt nicht gestört irgendwie. Secret of Mana ist heute ja regelmäßiger Gast in diversen Super Nintendo Top-Listen, meist in den Top 10 oder zumindest sehr, sehr nah dran, auf Platz 11 oder Platz 12. Mhm. War ja auch einer der 21 Titel auf dem SNES Mini, jetzt habe ich es tatsächlich mal gesagt, Le SNES, dort ja zwangsläufig nur in der Zweispieler-Version spielbar, weil es eben keinen dritten Anschluss für einen dritten Controller gab. Ja. Tests damals, wie gesagt, um die zweite 80er-Hälfte, oft mit Zelda verglichen, unter anderem 86% im Import-Test der Videogames, 88% in der Megafun 1.94. Die Megafun nebenbei hat ein ganz scheußlich buntes Layout, wenn ich mir das heute so anschaue. Ich habe damals eine Ausgabe besessen, danach nie wieder gekauft. Das ist mir zu überladen. Ja. Eine 1- gab es in der Total, 12.93. Und der Michael Hengst für die Powerplay 1.94 gab nur 80%. Als Grund nennt er eben die, ja, aber als Grund nennt er eben die wechselhafte Intelligenz der KI-Kumpanen. Hat er mal mit echten Menschen gespielt. Vielleicht hat er keine Freunde. Als Tester ist es, glaube ich, eher schwierig. Weißt du, wenn du deinen Abgabetermin hast und sitzt dann da, musst dieses Spiel spielen und die Frau wahrscheinlich auch denkt, oh, Michael, jetzt hockst du wieder da, hast auf der Arbeit schon den ganzen Tag gespielt, mach doch mal die Kiste aus und geh mit mir ins Kino. Und er sagt, ja, nee, ich muss jetzt halt hier arbeiten, tut mir leid. Das wäre doch schon cool, wenn du in der Redaktion tatsächlich die Kapazitäten hast und kannst das mit mehreren Leuten gemeinsam testen. Ich glaube, so bei Sportspielen oder Bomberman ist es bestimmt nach Redaktionsschluss oder Mortal Kombat oder sowas bestimmt auch häufig gemacht worden. Aber damals um so ein ausgiebiges Action-RPG oder Action-Adventures ist es eigentlich. Ne? Ich sage, für mich sind das immer gar keine Rollenspiele, sondern es sind Action-Adventures. Ich unterscheide das eigentlich immer anhand, hat man Echtzeitkämpfe im Kampfbildschirm? Echtzeitkämpfe oder hat man eben diese rundenbasierenden Kämpfe im Kampfbildschirm? Also das ist für mich immer der Unterschied zwischen JRPGs und Action-Adventuren. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst. Aber dann ist Secret of Mana für dich das gleiche Genre wie Zelda? Wie Zelda und Terranigma. Also das sind für mich alles Action-Adventures. Also mit Rollenspiel-Einschlag natürlich durch diese ganzen Erfahrungspunkte. Bei Zelda jetzt natürlich überhaupt nicht. Das ist noch mehr Action-Adventure als die anderen. Aber es sind für mich im klassischen Sinne keine Rollenspiele, ne? Wobei Chrono Trigger natürlich wieder ganz klassisch ein Rollenspiel ist. Auch wenn es da keinen Kampfbildschirm gibt, aber der Bildschirm wird angehalten und das Ganze wird halt rundenbasierend. Ja, also ich würde schon sagen, dass es ist ja nicht alleinig der Grund, dass es ein separater Bildschirm ist, dass es kein Kampfbildschirm ist. Weil die Feinde stellen sich ja auch neu auf. Ja, ja, genau. Also das ist halt für mich immer dieses Kriterium. Kämpfe ich in Echtzeit, kann ich rumrennen, davon, von den Gegnern von mehreren Seiten angreifen, wie ich will. Oder agiere ich über ein Menü halt. Was wir jetzt nochmal ansprechen sollten, sind die rosa Vögel. Die damals ja mit dem Spiel immer beworben wurden. Du hast sie auf der Packung vorne drauf. Du hast dieses große, tolle Gemälde von dem Baum und eben diese rosa Vögel und hast dich früher vielleicht gefragt, sind das vielleicht Flamingos? Nein, sind natürlich Kraniche, die im Spiel ja dann aber auch gar nicht mehr auftauchen. Ach so, ich hätte jetzt aber auch gedacht, dass das Flamingos sind. Da musst du dir das Bild nochmal näher angucken, weil sie haben einen langgezogenen Schnabel und nicht diesen gebogenen Flamingoschnabel. Und auch vom Flügelschlag schaut es eher nach einem Kranich aus. Und natürlich hat der Kranich in der japanischen Mythologie, in der japanischen Kultur auch überhaupt eine ganz andere Bedeutung. Das steht für Glück, das steht für Langlebigkeit. Mhm. Und man sagt, wer 1000 Origami-Kraniche faltet, der soll von den Göttern einen Wunsch erfüllt bekommen. Und wo der Flamingo jetzt in der japanischen Mythologie steht, das kannst du mir vielleicht sagen. Ich weiß es aber nicht. Bei besten wenig, nee. Und im Werbeclip, da tauchten die ja auch auf, ne, die Vögel. Genau, da. Ja. Haben sie es ja auch so übernommen, dieses ganze Bild quasi in Bewegung dann. Inspiriert ist dieses Gemälde, ist dieses Bild aber von den Gemälden von Hiro Isono, der oft eben Dschungelthemen verwendet hat. Der hat viele, viele Bilder von Bäumen gemalt, auf dem eben auch Kraniche zu sehen sind. Nicht nur rosane, sondern auch anders eingefärbte. aber eben hauptsächlich gigantische Bäume, vor denen dann auch mal winzig anmutende Menschen davor stehen. Der hat auch Artwork für andere Titel der Reihe gemacht, natürlich für Seiken Densetsu 3. Er hat aber wohl auch für den Vorgänger auf dem Game Boy gezeichnet. Ich habe mir das ja auch mal angeschaut, nachdem du jetzt hier diesen Hiro Isono erwähnt hast. Das ist ja wirklich genau der Stil, ne, von Secret of Mana. Mhm. Und er hat aber auch einen Stil, den hat er durch alle Bilder komplett durchgezogen. Also du würdest jedes Bild sofort erkennen, dass es von ihm ist. Dass du es zuordnen kannst, ja, sehe ich auch so, ja. Finde ich sehr faszinierend, weil die meisten Künstler haben ja irgendwie in irgendeiner Epoche irgendwas gemalt und sind dann da irgendwo anzuordnen. Aber du könntest nicht sagen, ja, das ist von dem, aber der hat seinen ganz eigenen Stil hier irgendwie kreiert. Finde ich total genial. Ja. Das haben sich die Entwickler von Square damals wohl auch gedacht. Den hat irgendjemand mal ins Gespräch gebracht und dann haben sie gesagt, von dem möchten wir das Artwork haben. Ja. Und da gibt's auch ein Bild von ihm, da steht ein kleines Mädchen, meine ich, vor einem großen Baum. Und ich glaube, an diesem Bild orientiert sich dann das Cover von Secret of Mana. Es ist ziemlich genau das gleiche Bild, nur stehen dann eben die drei Hauptcharaktere vor diesem Baum. Ja, sehe ich gerade hier das Bild. Und da fliegen auch rote Vögel übrigens lang. Also genau. Nicht rosa, aber rot, aber ja. Definitiv die Inspiration für sein späteres Cover dann, ja. Secret of Mana hat sich weltweit 1,8 Millionen Mal verkauft, davon circa 1,5 Millionen Mal allein in Japan und wohl nur 70.000 Mal in Europa. Mhm. In Europa war es damals vielleicht nicht der Mega-Hit, aber es war dennoch ein sehr, sehr wichtiger Schritt, um JRPGs dort zu etablieren, um sie dort relevant zu machen. Ja. Aber ich glaube, in Deutschland war es schon ziemlich beliebt. Also gerade in meinem Freundeskreis hatten das doch einige. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen europäischen Ländern halt war, ne? Also ich kann mich auch daran erinnern, dass ich und meine Freunde das wirklich viel gespielt hatten. Und wer ein Super Nintendo hatte, in unserem Mikrokosmos natürlich, wie das dann in anderen Regionen aussah, kann ich jetzt nicht beurteilen. Es waren im Prinzip alle diese Big Box-Spieler, die kamen alle gut an. Also ja, egal welches das jetzt war von denen. Auf jeden Fall war es so beliebt, dass dann am 15.02.2018 ein Remake für Steam und PlayStation 4, wie gesagt, erschienen ist, das eher verhalten aufgenommen worden ist. Wie gesagt, da haben wir ja schon mal kurz drauf verwiesen. Ja. Ja, ich bin kein Freund wirklich davon. Ich spiele lieber das Original, das man ja auch auf dem SNES Mini spielen kann. Mhm. Für den Game Boy Advance übrigens ist es ja damals leider nicht herausgekommen, obwohl für den Game Boy Advance ja ganz, ganz viele Super Nintendo-Spiele nochmal portiert worden sind, unter anderem Final Fantasy VI, das erste Mal, dass es in deutscher Sprache bei uns erschienen ist. Mhm. Oder Tales of Phantasia ist für den Game Boy Advance erschienen und Final Fantasy 1 und 2 im Bundle und ganz viele andere Sachen, die mir nicht, Sword of Mana natürlich, aber Secret of Mana eben leider nicht. Ja, wobei ich mir vorstellen könnte, dass es später auf dem DS dann noch besser aufgehoben gewesen wäre, weil beim Game Advance, da musste man halt oft bei den Soundfiles dann, also bei der Soundqualität Abstriche machen. Hm. Das hat man dann auch bei Final Fantasy gehört. Hm, ja. Ja, aber auf dem DS hätte man das Spiel durchaus portieren können. Square hatten 1999 allerdings vor, das Spiel für den WonderSwan Color zu veröffentlichen. Mhm. Ist letztendlich dann aber nicht realisiert worden. Ah, okay. Da habe ich nur mal eine Version gespielt von Saga 1. Also, was wir vorhin hatten, ne? Final Fantasy Legend, den ersten Teil. Ja. Die bin ich sogar gerade noch am Zocken. Okay. Ich sag mal, da habe ich jetzt 70% ungefähr. Müsste ich eigentlich mal weiterspielen, habe ich, glaube ich, jetzt auch paar Monate schon wieder liegen lassen, seit 2-3 Monaten nicht mehr weitergezockt. Ja. Mal sehen. Auf den Spieleberater der Super Nintendo-Version möchte ich jetzt noch kurz eingehen. Der ist im Endeffekt eine ausführliche, bebilderte Anleitung und Lösung mit Karten. Da gibt es Übersichten über Ausrüstung drin, über deren Preis und deren Fundort. Es gibt eine Monstergalerie. Da sind auch einige bereits aus dem Game Boy bekannte Gesichter drin. Inklusive KP und MP, Erfahrungswert und Drop-Items. Damals bei unserer Terranigma-Episode haben wir ja gesagt, dass das der Redakteur von der Megafun Terranigma angekreidet hat. Da verweise ich jetzt nochmal auf die Episode. Mhm. Bei Secret of Mana hat das keinen gestört damals. Okay, wurde das auch von der Megafun auch nochmal getestet? Ja, von der Megafun ist es auch getestet worden, hat 88% bekommen. Allerdings waren das andere Tester. Siehst du, sonst hätte es nur 78 gegeben. Oder 8. Da finde ich jetzt allerdings auch keinen Verweis, zumindest keinen negativen, der mir auf die Schnelle ins Auge sticht bezüglich des Spieleberaters. Ach, das hat auch im Test überhaupt nichts zu suchen. Das ist völliger Mumpitz. Genau, finde ich auch. Kurzer Funfact noch zum Spieleberater. Im Spiel trifft man ja später auf einen Endboss, der Kilroy heißt. Mhm. Das ist ein Roboter. Und der ist im Endeffekt nur ein Pellet-Swat von einem Gegner, den man vorher schon mal getroffen hat, der Thrillroy wahrscheinlich dann hieß, ja. Der zwei Hammer in der Hand hat. Und im Spieleberater wird die japanische Version von Kilroy gezeigt, der eine Kettensäge hat. Und in der deutschen Version hat er aber immer noch die Hammer. Die Kettensägen hat man wieder rausgenommen. Mhm. Aber er ist Kilroy. Kilroy. Domo arigato, Mr. Roboto. Dann müsste man sich ja eigentlich mal auf YouTube angucken, wie der im Original aussieht. Ob der dann mit Kettensägen da agiert. Ben, hast du zu Secret of Mana noch was zu sagen? Außer, dass es ein sehr tolles Spiel ist? Nicht. Also, es ist für mich auch eins der besten Super Nintendo-Spiele nach wie vor. Wird nur vom Nachfolger noch geschlagen, ne? Also, was jetzt dieses Echtzeit- Action-Adventure-mäßige angeht, ne? Da gibt's natürlich andere RPGs, die stelle ich noch über Secret of Mana. Aber dann würde ich sagen, machen wir doch mit dem schlagenden Nachfolger weiter, mit Seiken Densetsu 3. Jawohl. Das am 30. September 1995 leider nur für das Super Famicom in Japan erschienen ist. Manchmal wird es auch als Secret of Mana 2 bezeichnet, obwohl es unter diesem Namen eben leider niemals erschienen ist. Nö. Weil es eben nie in die USA und nie nach Europa gekommen ist. Es gibt sehr viele tolle Sprachpatches, auch in einer tollen deutschen Version von G-Trans. Mhm. Die gibt es zum Beispiel auf romhacking.net und wenn man dann aus Japan sich ein Originalmodul importiert, kann man das auch mit dem Patch auf seinem Retron 5 zu Hause spielen. Ohne Werbung machen zu wollen, aber das ist eine tolle Sache und vor allem auch eine legale Sache, weil ROMs, heißen die Dinger, glaube ich, sind ja nicht legal. Und nicht legale Sachen sind pfui pfui. Gerade wenn man bedenkt, dass man auf diversen Online-Plattformen das Spiel mit Versand aus Japan für, also sagen wir mal, deutlich unter 20 Euro bekommt. Also ich denke, mit 15 Euro ist man da wirklich gut mit dabei. Den Sprachpatch gibt's umsonst und das ist es allemal wert, weil es leicht zumindest eines der drei besten Super Nintendo-Spiele ist. Dieser Teil ist allerdings wieder nur für zwei Spieler konzipiert. Das habe ich ja vorhin schon mal angeschnitten. Der Drei-Spieler-Modus kann dann nur über einen Hack wieder hinzugefügt werden. Ja. Aber so eine Version hatte ich mal gespielt. Also zu dritt haben wir die tatsächlich gespielt. Da gibt es eine Sache, die kann richtig, richtig nervig sein. Und zwar, wenn ein Charakter dann drauf ging, dann hat sich quasi die ganze Steuerung verändert. Dann heißt, du hast dann plötzlich den anderen Spieler gespielt und noch jemand hat wieder einen anderen gespielt. Oh Gott. Und dann musstest du den wiederbeleben. Und musst das dann wieder alles irgendwie neu konfigurieren. Also wieder dann Select drücken, um dich wieder reinzuschalten. Oder Starttaste war es dann, glaube ich. Also es war ein bisschen verbuggt, das Ganze auf jeden Fall. Okay. Ich weiß nicht, ob es da inzwischen vielleicht auch bessere Versionen gibt. Ich habe jetzt nur gesehen auf ROM-Hacking, dass es das gibt. Und das ist auf jeden Fall erwähnenswert, dass man da wieder hinanrücken will an dem. Also wenn man mit der Version spielt, die wir hatten, bitte nicht den Charakter sterben lassen. Als oberstes Gebot. Ach so, okay, das macht ihr einfach mal. Ihr geht einfach mal nicht kaputt. Ja, genau. Und dann ist alles perfekt. Die Musik stammt auch bei Seiken Densetsu 3 wieder von Hiroki Kikatu. Mhm. Da sind auch wieder tolle Stücke mit dabei. Ich würde sagen, an dieser Stelle spielen wir, weil wir einfallsreich sind, einfach mal das Intro-Thema ein. Herrlich. Gute Musik. Die Musik ist ja wieder von Hiroki Kikuta. Was mir aufgefallen ist, die Musik ist sehr unterschiedlich. Also jetzt von Teil 3 bezogen auf Teil 2, ne? Jedes hat irgendwie seinen ganz eigenen Stil. Ich liebe im Prinzip beide Soundtracks, weil, sind überall mega viele Ohrwürmer drin. Aber der zweite Teil und der dritte Teil halt vom Stil her definitiv sehr unterschiedlich. Eins meiner Lieblingsstücke aus dem Teil ist auf jeden Fall Little Sweet Coffee. Das ist eine von den Dorfmusiken, die finde ich richtig cool. Die ist recht entspannt, ja. Ja, aber auch sonst. Und so viele gute Stücke dabei. Könnten wir jetzt gar nicht alle abspielen, dann wären wir noch Stunden dabei. Aber das von dir erwähnte können wir abspielen, wenn du magst. Ja. Herrlich, jetzt hätte ich Lust auf einen Kaffee. Ja, gönn dir doch einen. So, abends um 22.20 Uhr, warum nicht? Ja, kannst kann du die Nacht dann durchmachen. Dann stehe ich wieder im Bett. Das bekommt mir nicht. Da bin ich zu alt dafür. Du hast jetzt vorhin bei Sword of Mana schon mal auf den Tag-Nacht-Zyklus, den Tag-Nacht-Wechsel angesprochen, der hier in diesem Spiel seinen Ursprung hat, zumindest in der Seiken Densetsu-Reihe. Das war damals ja noch ein recht neues Feature für ein Rollenspiel. Wir wissen alle, bei Castlevania 2 hat es das früher schon gegeben und vielleicht auch schon bei anderen Spielen, die ich jetzt nicht im Kopf habe. Mhm. Aber das war damals eine echt coole Sache, weil ja die Poco-Puschel dann zum Beispiel im Wald schlafen. Genau. Machen sie bei Secret of Mana ja auch, wenn sie da schlafen sie auch am Tag, aber hier schlafen sie jetzt in der Nacht. Und es ändern sich ja auch Sachen bei Seiken Densetsu 3, egal ob jetzt, also eben abhängig davon, ob Tag oder Nacht ist, also je nachdem, was für Gegner man trifft. Oder dann gibt es den Schwarzmarkt, der nur nachts offen hat. Ja. Bestimmte Magie ist an bestimmten Tagen stärker, also es gibt da dieses Wochensystem. Mhm. Und man muss noch erwähnen auf jeden Fall, man muss jetzt nicht irgendwie stundenlang warten, um auf den Schwarzmarkt zu gehen, sondern man kann, wenn man schläft, entscheiden, ob man in der Nacht oder am Tag aufwacht. Ja, richtig. Was dann ja zum Beispiel ein Feature erst war, was später zum Beispiel in der Gothic-Reihe wieder in deutschen Rollenspielen ja sehr populär war. Aber zu dem Zeitpunkt in japanischen Rollenspielen war das absolut ungewöhnlich, dass man das wählen konnte. Genau. Und zum Beispiel am Lunatag ist ja die Mondmagie stärker. Es ist aber so, dass keine gegensätzliche Magie dafür schwächer wäre. Das Einzige, was es aber gibt am letzten Tag der Woche, am Mana Holy Day, ist die Magie ausbalanciert. Ja, wohl da habe ich jetzt nie so wirklich Wert drauf gelegt. Klar, man hat da vielleicht manchmal irgendwelche Plus-Effekte gehabt, aber ich habe jetzt nicht zum Beispiel gesagt, oh, der Boss ist jetzt aber gegen die Magie empfindlich, jetzt schlafe ich extra bis zu dem und dem Tag dreimal und ja, mach mir das dadurch einfacher. Also das habe ich jetzt so in der Praxis halt nicht genutzt. Ja, ich auch, würde ich auch so sagen. Ich habe auch, glaube ich, nie wirklich bewusst danach geschaut, was für ein Tag ist denn überhaupt, was für eine Magie ist denn überhaupt heute besonders nützlich. Es hätte das Spiel gewisslich einfacher gemacht. Ja, also war schon witzig, dass es drin war, aber die Funktion, ja, gebraucht hätte es nicht, aber war cool. Aber das mit dem Tag und Nacht, das hat definitiv sehr viel ausgemacht von dem Charme. Ja. Auch eben mit den verschiedenen Stufen des Abendrots, das haben sie sehr schön umgesetzt in den Farbpaletten. Hat man so schön auf dem Super Nintendo in 2D sonst nirgendwo anders gesehen. Wie generell die Grafik ja einfach, aber auch dadurch, dass es eines der Spiele war, die spät im Lebenszyklus des Super Nintendo erschienen sind, einfach großartig war. Und du siehst ja auch diese Tiles, sind ja aber diese Titles, diese Felder von 16x16 Pixeln oder 32x32 Pixeln. Das fällt in Secret of Mana 1, wenn du da ein Gebirge hast, das fällt halt noch sehr auf, dass das alles gekachelt ist, ne? Yep. Und hier die Gebirge, diese Berge, die wirken halt wirklich wie echt, wie handgezeichnet, sag ich mal. Das stimmt. Richtig cool gemacht. Das sind ja auch richtig tolle Bossgegner. Ja. Die es da zu bestaunen gibt, riesig groß. In den Innenräumen, sehr detailliert, Betten, irgendwelche Inneneinrichtungen, Schränke. Das wirkt alles sehr richtig toll gemacht. Alles aus einem Guss irgendwo auch. Ja. Und in Seiken Densetsu 3 ist der Levelaufstieg auch wieder frei wählbar, wie es bei Mystic Quest gab. Es gibt jetzt viel, viel mehr Attribute. Mhm. Allerdings sind die Charaktere auch so ein bisschen ausgerichtet schon mal danach. Es gibt diesmal 6 Helden. Und aus diesen 6 Helden wählt man sich ganz zu Beginn des Spiels einen Haupthelden aus und 2 Begleitcharaktere. Und das Faszinierende ist, je nachdem, was für einen Held man sich auswählt, bekommt man einen anderen Storystrang präsentiert. Das heißt, 2 Helden teilen sich immer eine Hauptgeschichte, einen Hauptgegner. Mhm. aber jeder der sechs Charaktere hat eine eigene, ich würde es jetzt mal Origin-Geschichte nennen. Das heißt, da spielt man so eine kleine Intro-Geschichte, die dauert auch nicht sonderlich lang, die hat man, glaube ich, in maximal 15 Minuten auch schon durch. Aber die hat auch doch ein ordentliches Maß an Dramatik mit drin, weil es dann immer ein sehr einschneidendes Erlebnis natürlich gibt, die den Helden auf die Reise schicken, die er erlebt. Und das hat mit Verbannung zu tun, das hat mit Verrat zu tun, das hat genau. mit Mord, mit Tod zu tun. Aber wirklich, wirklich auch schon düster, muss man sagen. Definitiv, das ganze Spiel, ja. Und ich finde es eben auch krass, dass es auch wirklich drei verschiedene Hauptendgegner gibt, ne? Also das hat man ja auch selten in irgendeinem Rollenspiel. Eigentlich der letzte Endgegner ist immer derselbe. Und hier gibt es wirklich drei verschiedene Endgegner. Was ich jetzt kurz sagen will, faszinierend finde ich ja. In einem Storystrang von dem Kevin, von dem Grappler, von dem Beast-Jungen, heißt einer, ich glaube, es ist der Hauptbösewicht sogar, der am Anfang auftritt, der Death Jester. Das heißt, es tritt in diesem Königreich der böse Death Jester auf und schleimt sich beim König ein. Ich weiß jetzt nicht, wie er im japanischen Original heißt, aber wenn bei mir jemand vorstellig wird, der Death Jester heißt, dann kann er gleich wieder gehen. Ach, das war der deutsche Todesnarr, ne? Ja, ich denke, im Deutschen heißt er der Todesnarr. Oder heißt er? Ja, also ich kenne ihn nicht mal den Todesnarr, also dann muss das der gewesen sein. Aber es ergibt sich natürlich durch diese unterschiedlichen Storystränge ein gesteigerter Wiederspielwert. Und auch nochmal, weil du ja im Verlauf des Spiels zweimal deine Klasse ändern kannst. Und das ist einmal bei Level 18 und einmal bei Level 38, kannst du dich jeweils für einen hellen und einen dunklen Pfad entscheiden. Und so wird der Dieb zum Beispiel zum Ninja und dann irgendwann zur Schattenklinge. Oder ich hab's grad nicht so ganz genau im Kopf. Ja, ich weiß jetzt auch nicht alles, aber ja, sie haben es auch mit den Farbpaletten dann umgesetzt. Das heißt, die Kleidung verändert sich entsprechend, was ja bei Rüstungen generell, haben wir jetzt auch vorhin beim Vorgänger gar nicht gesprochen. Es ist ja so, wenn du immer hier Rüstungsgegenstände anziehst, es verändert sich ja leider überhaupt nichts am Charakter, was eben auch der 2D-Problematik geschuldet ist, weil du müsstest jeden Charakter mit jeder Animationsphase komplett neu zeichnen, was einfach nicht machbar gewesen wäre. Bei 3D ist das ja viel einfacher heutzutage. Ja. Nutzt aber leider ja auch nicht jedes Spiel so konsequent, dass man da wirklich jedes Feature dann so toll sieht. Wo man da heutzutage von ausgeht, ne? Wenn heutzutage ein Spiel eigentlich mit schon, 3D oder 2,5D kommt, dann erwartet man das irgendwo schon. Ja, jedenfalls die Farbpalette und teilweise ändert sich dann auch die Haarfarbe, das ist auch sehr cool. Dann kriegt er zum Beispiel lila Haare oder so. Gerade, da kann ich jetzt gerade nochmal an die Zack McCracken-Folge verweisen, die wir vor kurzem aufgenommen haben. Auch da wird ja die Haarfarbe gewechselt. Ich glaube, so weit habe ich das Spiel nie gespielt. Also ich habe ja dir mal erzählt, den ersten Teil, den habe ich auch noch, also den ganzen Intro-Part, den habe ich auch noch mal gezockt. Damals die PC-Version, aber mit der Haarfarbe kommt mir jetzt gar nichts in den Kopf. Das muss später gewesen sein. Okay, dann bleiben wir aber mal bei den Helden von Secret of Mana 2. Jetzt habe ich das auch mal gesagt. Du hast da natürlich, sagen wir mal, Standardcharaktere. Du hast den Dieb, du hast den Krieger, du hast dann den Kevin, den Beast-Jungen, der so eine Art Grappler, du hast die Magierin und du hast auch wieder ein junges Kleriker-Mädchen, würde ich jetzt mal zu ihr sagen, die mich persönlich stark an die Koboldin erinnert hat. Auf jeden Fall, ja. Auch so ein bisschen tölpelhaft, würde ich es jetzt mal uncharmant bezeichnen. Und vorlaut. Ja, genau, das trifft es vielleicht viel besser. Ja. Du hast ja gesagt Standardcharaktere, aber gerade dieser Beastmann, also sowas habe ich ja auch selten in Spielen gehabt, dass man irgendwie so einen Werwolf spielen kann, dass es überhaupt so eine ganze Rasse von Werwölfen quasi gibt, das finde ich auch cool. Wo auch die Tag-Nacht-Entscheidung wieder, oder der Tag-Nacht-Zyklus sehr entscheidend ist, weil der verwandelt sich nämlich in der Nacht tatsächlich dann zu diesem Biest und ist dann oben ein Vierfacher stärker als am Tag. Also das bei dem Charakter hat das ganz entscheidende Auswirkungen. Ja. Also man merkt schon, das war einfach ein super durchdachtes System. Da hat man jetzt nicht mehr den Fall gehabt, ich habe ein ausgefleischtes Spiel gehabt, einen ausgefleischten Plan wie bei Maru Island und musste dann einfach wegkürzen und wegkürzen und wegkürzen, sondern hier habe ich mich von Anfang an wirklich auf was stürzen können und orientieren können. Und es ist ja auch ein vollgepacktes, riesengroßes Super Nintendo-Modul gewesen. Genau. Und was ich halt auch richtig klasse finde an dem Spiel, ist das Kampfsystem, das in der Hinsicht verbessert haben, dass man diese Wartekomponente rausgenommen hat. Man kann immer noch die Gegner hin und her schieben, wie es vorher war. Aber jetzt ist es so, mit jedem Schlag, den man ausführt, erhöht sich die Powerleiste, womit man dann, wenn die voll ist, einen Superschlag ausführen kann. Das genau, heißt im Prinzip, ja, haut man einfach nur drauf permanent, es ist ein reines Actionspiel. Das ist mein Genre, genau das ist mein Teil. Ja. Hier wird, muss ich nicht groß zaubern, hier werde ich belohnt fürs auf die Gosche hauen. Es ist pures Button-Mashing, wenn man so will, aber in seiner Perfektion, es macht einfach Spaß. Und es gibt zwei Knöpfe, ne? Also für den einen hast du einen Standardschlag und wenn du dann die Leiste aufgefüllt hast, dann machst du mit dem zweiten Schlag eben diesen Special. Ja. Ich find's richtig cool. Und ja, das Problem mit der Magie, das besteht, glaube ich, noch nach wie vor. Also haben sie das Ringmenü dann eigentlich komplett rausgenommen? Oder nee, es gab beide Menüs, glaube ich, ne? Für das Ringmenü ist noch drin, ja, ja. Ja, aber für andere Sachen musst du dann nämlich in so ein anderes Menü gehen, wo dann wirklich auch die Spielgrafik ausgeblendet wird. Okay. Das habe ich auch nicht ganz verstanden, warum zwei Arten von Menüs gehabt. Ich glaube, das andere Menü war zum Beispiel, um Kleidung anzuziehen. Das ging dann nicht mehr übers Ringmenü. Obwohl das teilweise auch ein bisschen hakelig war mit der Kleidung im ersten Teil. Vielleicht haben sie gedacht, das ist einfacher. Und auch die Charakterklassen, die kannst du zum Beispiel nur über das andere Menü dann, glaube ich, wechseln. Es gab ja damals viele Spekulationen, warum man Seiken Densetsu 3 nicht übersetzt hat, warum das damals aus Japan nicht herausgekommen ist. Ja. Einerseits wurde gesagt, in den USA ist damals an Secret of Evermore gearbeitet worden. Dafür hat Square ja extra sein Unterbüro auf Hawaii, war es, glaube ich, gegründet. Mhm. Ja, es hatte wohl neben Kosten was mit technischen Gründen zu tun, mit Bugs, die im Spiel waren. Genau den Finger drauf setzen kann man nicht, was der Grund letztendlich wirklich war. Aber eins steht fest, es ist sehr, sehr schade, dass dieses Weltklasse-Spiel nicht aus Japan rausgekommen ist. Und wenn Secret of Mana heute regelmäßig in den Top-Listen der Super Nintendo-Spiele vertreten ist, so wird der Nachfolger eben sehr, sehr oft als einer der Titel bedauert, wenn nicht der Titel, der niemals aus Japan herausgekommen ist. Zumindest bisher, weil vielleicht passiert er ja irgendwann mal irgendwas. Offiziell bisher, genau. Es ist aber auf jeden Fall einer der besten Titel für das Super Famicom. Und übertrifft für mich seinen Vorgänger klar. Ich ordne es in der Liste meiner liebsten Spiele aller Zeiten sehr weit oben ein. Das mache ich inflationär oft. Aber in diesem Fall trifft es, wie gesagt, wirklich, wirklich auch noch mal sehr, sehr treffend zu. Ja, ich würde es auch noch vor Seiken Densetsu 2 einordnen. Also meine Rangfolge wäre halt erstmal der Teil, dann Secret of Mana und dann Mystic Quest. Da kommt erstmal eine ganze Weile gar nichts. Dann wird wahrscheinlich dieses Remake kommen, Sword of Mana. Und dann kommt auch gar nichts mehr, weil alle anderen Spiele sind für mich, sei es jetzt bei der PlayStation 1-Variante bis später zu den Game Boy Advance, nee, Advance nicht, also auf dem DS gab es dann Spiele. Mal, ja. Das war alles totale Grütze. Also da kam nie wieder irgendwas, was vom Gameplay ist. Es war alles entweder auf Multiplayer ausgerichtet, mit irgendwelchen zufallsgenerierten Dungeons, ganz merkwürdige Sachen, die einfach keinen Spaß machen. Ich glaube, diese ganzen Sachen, die jetzt auf dem Handy gekommen sind, gibt's ja jetzt auf Mobile Devices entsprechende Sachen. Ich glaube, auch das taugt nichts. Und das Remake zeigt auch mal wieder, irgendwie ist da der Wurm drin in der Secret of Mana-Reihe. Ja. Sie kriegen es einfach nicht gebacken. Das finde ich sehr, sehr schade. Gesagt, genau, die haben drei großartige Spiele veröffentlicht. Jetzt machen wir vielleicht noch kurz zu Ende. Ich wollte eigentlich nur noch sagen, in Japan ist ja der einzige Ort, das Spiel ist ja damals nur in Japan verkauft worden und knapp 900.000 Mal, also 890.000 Verkäufe habe ich da jetzt gefunden. Okay. Und dann machen wir einfach gleich weiter, was wir jetzt schon so angefangen haben. Was denken wir denn eben von der Reihe, die ja noch viel mehr Titel hat? Das hast du ja schon angesprochen und eigentlich auch schon, kann ich dem nicht mehr viel hinzufügen. Die ersten drei Spiele sind hervorragend, danach kam nur noch Mist. Ich habe den Titel für die PlayStation, ich glaube Children of Mana ist es nicht. Ja. Ah, ich weiß es nicht mehr, wie der für die PlayStation hieß. Der hat mich nicht überzeugt. Auf dem DS habe ich auch noch mal einen angespielt. Den fand ich auch furchtbar. Habe ich damals mit meiner Ex sogar zusammen gespielt. Irgendwie hatten wir da bei den DS und auch im Multiplayer. Es war einfach Mist, das Spiel. Und wenn man jetzt sagen würde, gut, die Spiele sind Mist, wenigstens der Soundtrack ist geil, aber auch da hat mich irgendwie nichts überzeugt. Ich habe mir die Soundtracks ja so teilweise angehört. Es ist nie wieder diese Magie, die damals halt einfach in diesen Spielen drin war. Ja, das kann man durchaus sagen. Apropos diesen Spielen, wo du es gerade sagst, man sollte vielleicht noch erwähnen, dass alle drei Spiele zwar wiederkehrende Elemente haben, aber dennoch nicht zusammenhängen. Also sie sind lose spielbar. Also man kann problemlos erst den dritten spielen, dann den ersten und dann Secret of Mana. Das macht keinen Unterschied. Im Prinzip wie bei der Final Fantasy Reihe, ne? Da kann man ja auch sich die Reihenfolge im Prinzip beliebig aussuchen. Das heißt, ja, man spielt da jetzt eins von den wenigen Teilen, die aufeinander aufbauen. Ne? Genau, wenn man jetzt nicht 10 und 10-2 nimmt, aber oder die 13er, aber die 13er will man ja eh nicht spielen. Unabhängig davon. Das stimmt, das reicht. Einmal durchgespielt den ersten Teil und ja. Mal gucken, wie das Remake von 7 wird. Das ist das Einzige, was mich momentan so ein bisschen interessiert. Genau, also jetzt haben wir erwähnt, dass die Spiele unabhängig voneinander spielbar sind. Was aber für alle drei Spiele zutrifft, und ich denke, mit diesem einen Wort kann man die Secret of Mana Spiele, nenne ich sie jetzt mal, die Seiken Densetsu Reihe, zumindest die drei, die wir jetzt besprochen haben, am besten zusammenfassen, und das ist das Wort zauberhaft. Ja, definitiv. Weil märchenhaft, wirklich, zauberhaft, großartig. Es sind einfach drei wunderschöne Spiele. Mystic Quest ist, ich kann es nicht anders sagen, es ist eines meiner liebsten Gameboy-Spiele. Ich habe das wirklich sehr, sehr oft durchgespielt. Ich hatte es im Skiurlaub dabei, ich habe es auf Autofahrten gespielt. Secret of Mana von den dreien tatsächlich am wenigsten, weil ich damals kein Super Nintendo hatte und auch sonst keine Möglichkeit, das irgendwie zu spielen. Habe das meistens bei Freunden gesehen und dann irgendwann viel später auch als Modul gekauft. Auch für die Wii Virtual Console habe ich es mir nochmal geholt. Habe es da auch nochmal gespielt. Und Seiken Densetsu 3 ist von den dreien mein liebster Teil, weil das einfach der rundeste ist, der beste, der ausuferndste. Wird ja von vielen Leuten, einfach weil die Serie allgegenwärtig ist, aktuell läuft jetzt die letzte Staffel, auch als das Super Nintendo Game of Thrones bezeichnet. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, weil... Kann ich nichts zu sagen. Ich bin tatsächlich einer derjenigen, der Games of Thrones noch nicht gesehen hat. Es ist einfach generell eine großartige Reihe, wobei Mystic Quest heute vielleicht weniger gut spielbar ist. Da weiß ich dann nicht, ob ich nicht jemanden, der das nicht gespielt hat, bisher nicht sagen würde, greif eher zur Game Boy Advance Version, wenn du jetzt wirklich die erste Geschichte nochmal erleben willst. Meinst du nicht? Nee, allein weil die Musik, das ist einfach nicht mehr dasselbe, weiß ich nicht. Also ich würde immer das Original empfehlen. Und ich aber auch für jemanden, der jetzt keins gespielt hat von diesen Spielen, der wirklich damit einsteigen will und sagt, ich möchte die Geschichte des ersten Teils erleben. Ah, warte mal, aber da gibt es nicht noch ein Remake tatsächlich, was es aber nur auf Mobile jeweils gibt, was wir gar nicht erwähnt haben. Nochmal, ja. Vielleicht wäre das ja sogar die bessere Variante. Gibt es die nur auch auf Englisch eigentlich, oder? Na, Adventures of Mana gab es nochmal. Das ist auch im PlayStation Network Store erschienen. Okay, was ist das? Das ist dasselbe, oder was? Das ist auch nochmal das Handy-Remake, glaube ich. Ach so, das ist ja auch mit 2,5 3D, genau. Also 2,5D. Vielleicht wäre das sogar die bessere Variante, die ich dann heutigen Spielern empfehlen würde, unter Vorbehalt. Man sieht halt ganz nett aus, aber ja. Also ich für mich würde natürlich sagen, ich würde immer das Gameboy Original spielen, aber eben, weil ich damit viel verbinde, weil ich damit viele, viele schöne Erinnerungen habe und sobald die Titelmelodie ertönt, ins Schwärmen komme. Ja. Aber für einen kompletten Neueinsteiger, der zu mir sagt, was soll ich denn spielen? Ich würde die Reihe gerne mal kennenlernen, sage ich, spiel Seiken Densetsu 3, weil das einfach die rundeste Spielerfahrung ist. Ja, und gerade mit zu zweit oder eben mit so einem Fan-Dings so auch zu dritt, ist das einfach total genial. Es gab ja jetzt für die Switch in Japan vor einer ganzen Weile eine Seiken Densetsu Collection, wo eben Mystic Quest drauf ist, Secret of Mana und der dritte Teil. Mhm. Das hat seinen Weg leider nach Europa nicht gefunden. Vor einer Weile gab es da mal so ein bisschen Registrierungen, also Copyrights an den Titeln, sodass dann viele Stimmen laut geworden sind, dass sich da gerade vielleicht was tut und ein europäischer Release doch noch bevorsteht. Das fände ich großartig. Ich würde mich da tierisch drüber freuen. Ja. Ich würde mir dann das natürlich auch nochmal kaufen und hab die Spiele dann eben nochmal hier rumstehen, aber das wäre es mir wert. Das wäre es mir echt wert. Ich würde mich da sehr drüber freuen, wenn es endlich eine offizielle, muss auch nicht die deutsche Übersetzung sein, aber eine englischsprachige Übersetzung von Seiken Densetsu 3 geben würde. Das wäre richtig cool, ja. Das Spiel hätte es definitiv verdient. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir mit unserer heutigen Episode auch am Ende. Und wenn ich das so sehe, ist es auch mit Abstand die längste Episode, die wir bisher aufgenommen haben. Ja, das kann tatsächlich sein, aber auch eine ganze Menge. 3 Superspiele muss man sich auch entsprechend Zeit für nehmen. Und wir haben noch längst nicht alles, also wir hätten das noch aufs Doppelte bestimmt ausweiten können. Leicht, leicht. Aber ich denke, wir haben einen guten Überblick geben können. Jo. Über die Reihe und vor allem auch, was die Reihe für uns bedeutet. Und ich denke, das ist auch ein gutes Schlusswort dann für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, Ben, und ich wünsche euch noch einen großartigen Rest eures Tages. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Danke auch, Hardy, und bis denn. Ciao.